Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, dann starten wir durch. Wo ist denn, wer macht noch heute Lobpreis? Luitraut, ah ja, okay. Gut, okay. Also, ich habe mir so gedacht, wir machen es jetzt so. Jetzt hat ja jeder diese Materialien und so weiter, die kannst du dann zu Hause auch alle nochmal sortieren und schön ablegen in einem Ordner, fein säuberlich. Und ich werde einfach heute Abend nochmal ein bisschen was nochmal sagen zur Bedeutung der Gloryhäuser, zum Ablauf der Gloryhäuser, zum Organisatorischen der Gloryhäuser. Und gleichzeitig werden wir versuchen, einfach den Abend auch gleichzeitig wie vom Ablauf her wie ein Glory House zu machen. Ja? Also die letzten Male ja schon dabei waren, ihr wisst ja schon ungefähr, wie ein Glory House abläuft. Aber ich werde praktisch also jetzt während des Abends immer wieder sozusagen euch sagen, so jetzt kommt der Abschnitt vom Glory House und jetzt kommt der Abschnitt vom Glory House. Ihr habt ja diesen Zettel beispielhaftes Glory House, ne, vom 15.11. Da haben wir beispielhaft aufgeschrieben, welche Bestandteile ein Glory House hat. Das ist ja schon relativ genau festgelegt. Also das Glory House ist zeitlich ziemlich genau getaktet. Der Ablauf des Glory Houses ist ziemlich fest. Das hat einfach den Grund, weil wir eben nicht wollen, dass diese Glory Häuser irgendwie zu allgemeinen Diskutier- und Debattierclubs verkommen mit der Zeit oder Schwätzclubs, wo jeder nur seine Probleme bespricht, sondern das Ziel dieser Gloryhäuser ist wie ein kleiner Gottesdienst. Ja? Und im Gottesdienst ist es ja auch nicht so, dass man jetzt während dem Gottesdienst plötzlich irgendwie einer dazwischen redet und dann erzählt einer hier das und dann erzählt einer das und dann ist man plötzlich vom Thema weg oder so, während der Predigt zum Beispiel. Sondern auch bei einem Gottesdienst ist es ja alles relativ klar vom Ablauf her. Und so ist es auch bei diesem Ablauf des Glory Houses. Ich kann es ja noch mal ganz kurz zum Anfang mit euch durchgehen. Das beginnt mit dem Anfangsgebet. Da kann gleich heute, wer möchte das Anfangsgebet heute machen? Zum Anfang? Freiwillige vor? Das kommt jetzt dann gleich. Okay, dann muss ich noch jemanden bestimmen. Das ist wie in der Schule, wenn sich keiner freiwillig meldet. Okay, gehen wir es erstmal durch. Also es beginnt mit dem Anfangsgebet, 2 Minuten Anfangsgebet, bevor der Lobpreis beginnt. Dann geht es rein in den Lobpreis, 20, 25 Minuten maximal mit prophetischem Dienst am Schluss, beziehungsweise, was heißt prophetischer Dienst, also der Möglichkeit, Worte der Erkenntnis weiterzugeben, einfach zu fließen im Fluss des Heiligen Geistes und dann einen Übergang zu machen, nochmal zu einem kurzen Gebet und dann kommt praktisch schon Teil 3, was heißt Teil 3, das ist auch nur 3 Minuten, die Begrüßung der Leute, auch im Namen von Glory Life, im Namen des Pastors, Erinnerung an die Vision von Glory Life, was ist die Vision von Glory Life, die Herrlichkeit und Kraft Gottes mit all dem Übernatürlichen, das darin enthalten ist, auf dieser Erde sichtbar werden lassen und den Menschen dieser Zeit nahe bringen, gemäß dem Gebet von Jesus wie im Himmel so auf Erden. Das muss man natürlich nicht jedes Mal wörtlich vorlesen, aber es geht darum, einfach immer wieder daran zu erinnern. Ja? Und genauso auch die Begrüßung im Namen des Pastors, hat einfach den Sinn, dass einfach deutlich gemacht wird, dass die ganze Sache des Glory House, dass es angebunden ist einfach an das Glory Life Zentrum. Das sind jetzt nicht irgendwelche Gruppen, die irgendwo freischwebend sind oder wo jeder jetzt halt so sein, auch die Leiter jetzt jeder so sein Programm durchzieht, sondern das sind Gruppen, die wirklich direkt angeschlossen sind an den Fluss von hier und die quasi wie eine Extension sind, also wie eine Filiale, kann ich sagen, von dem, was hier passiert. Ja, das ist entscheidend. Das ist auch ein Schutz für dich als Leiter, weil wenn du in dem gehst, dann bist du auf der sicheren Seite. Dann bist du auch geistlich auf der sicheren Seite. Wenn du mehr dein eigenes Ding machst, dann bist du nicht mehr in diesem Schutz auch und in diesem Fluss drin und dann kann alles Mögliche bei rauskommen. Halt. Und deswegen ist einfach das Zentrale ist, dass wir in diesem Fluss gehen. Ja. Und dann kommt die Lektion des Tages, das mache ich heute, die Lektion des Tages, die eben immer alle 2 Wochen von mir geliefert wird, rechtzeitig vorher natürlich für die Glory House Leiter, das heißt spätestens, wenn das ein oder eben relativ kurz nachdem das eine Glory House fertig ist, kommt die Lektion fürs nächste Glory House, ja, sodass ihr fast 2 Wochen Zeit habt, euch damit zu beschäftigen mit der Lektion und das dann entsprechend rüberzubringen. Heute Abend mache ich sozusagen die Lektion. Wir haben jetzt keine Glory House Lektion in dem Sinn, sondern ich werde einfach noch mal ein bisschen was geistlicher zum Thema Glory Häuser sagen. Und dann kommt der Bekehrungsaufruf. Ja, das heißt die Gelegenheit, dass Leute sich bekehren. Das machen wir jetzt heute Abend nicht. weil ich davon ausgehe, dass ihr alle bekehrt seid und weil wir jetzt das nicht heute Abend speziell üben. Wir haben das ja die letzten Monate, haben wir das ja immer wieder geübt mit denen, die da waren. Aber das ist dann der nächste Punkt mit dem Übergabegebet und dann die Sammlung, ja, Erinnerungen an die Verheißungen fürs Geben, zehnter Saatkorn, Erstlingsfrucht und dann Geben in Haltung von Freude, Lobpreis und Dankbarkeit. Wie das dann gehandelt wird organisatorisch, darüber sprechen wir nachher auch nochmal. Und dann gibt es die Gelegenheit zum Gebet für Kranke und Gebundene durch Handauflegung. Etwa 10 bis 15 Minuten kann das einnehmen, wo für Leute, die kommen zum Glory House, die krank sind, die gebunden sind, wo für sie gebetet wird und wo sie die Kraft Gottes erleben. Ja. Und dann der letzte Teil des geistlichen Teils sozusagen sind dann noch Zeugnisse, Gelegenheiten, Zeugnisse zu geben, beziehungsweise Zeugnisse werden vom Leiter erzählt, was passiert ist beim letzten Mal, oder Leute geben direkt Zeugnis von dem, was gerade an dem Abend passiert ist, während für sie gebetet worden ist. Und dann werden die Leute eingeladen zum nächsten Treffen, mit diesen Flyern hier zum Beispiel, ja, diesen Glory House Flyern, zu den Veranstaltungen in der Gemeinde. Sie werden motiviert, Leute mitzubringen. Und dann gibt es einen Schlusssegen und dann gibt es Gemeinschaft mit mitgebrachten Snacks. Neubekehrte, da werden die Daten aufgenommen, dann Kontaktdaten, das sind hier diese Kärtchen. Und das ganze Glory House insgesamt soll nicht oder darf nicht, sage ich mal, weil das muss man sich wirklich fest als Ziel setzen, nicht länger als 120 Minuten dauern. Das heißt nicht länger als 2 Stunden, inklusive der Gemeinschaft mit den Snacks. Ja. Das heißt, es ist wichtig, dass man sich auch an diese Zeit hält. Es ist eine Hilfe auch für dich, dass du dich nicht verzettelst oder dass du nicht zulässt, dass zu sehr durch Einwürfe und was auch immer so kommt. Es ist nicht so, dass jetzt die Leute gar nichts sagen dürfen während des Abends. Ne? So ist es nicht, oder dass nicht mehr jemand eine Frage stellen darf. Aber du als Leiter bist halt herausgefordert, es immer im Rahmen zu halten und zu sagen, wir haben noch was vor, wir müssen noch weitermachen. Und außerdem wissen die Leute, wenn du zum Beispiel um 7:30 beginnst mit dem Glory House, dann ist das Glory House um 9:30 fertig. Das heißt, sie kommen nach Hause zu einem Zeitpunkt, wo sie auch dann noch angenehm haben, sodass sie am nächsten Tag nicht mit Rändern unter den Augen dann zur Arbeit gehen müssen. Weil das machen sie dann vielleicht 2-mal oder 3-mal, aber irgendwann wird es ihnen dann zu viel, wenn es immer bis 12 geht. Es sei denn, sie haben keine Arbeit. Aber ansonsten... Genau. Deswegen einfach dieser zeitliche Ablauf. Ja. Und in diesem beispielhaften Glory House, da habt ihr ja auch den zeitlichen Ablauf. Da steht bei jedem Punkt steht immer dran, wie lang das dauern soll. Ja. Der erste Punkt dauert etwa 2 Minuten, der zweite Punkt Lobpreis maximal mit prophetischem Fluss und so weiter, maximal 30 Minuten, eher 25 haben wir gesagt. Ne. Und dann das Gebet 3 Minuten und die Begrüßung. Die Lektion des Tages 20 bis 25 Minuten, Bekehrungsaufruf, Übergabegebet maximal 10 Minuten, Sammlung 5 Minuten, Gebet für Kranke und Gebundene 10 bis 15 Minuten und dann Zeugnisse, Schlusssegen nochmal ein paar Minuten und das war's sozusagen. Ja? Also das ist ungefähr mal der Überblick über das, was so ein Glory House ist. Ja? Und jetzt für heute Abend würde ich sagen, steigen wir einfach gleich direkt ein. Die Luitraut leitet den Lobpreis, das heißt, sie macht den Lobpreisteil und wer setzt jetzt mal zum Anfang die Gegenwart Gottes so richtig frei und betet einfach für uns alle, dass sich die Gegenwart Gottes so richtig freisetzt jetzt zum Anfang? Also wer ein Glory House leiten will, der muss sehr kühn sein, sonst musst du es nochmal überlegen, ob du richtig bist. Weil du musst ja dann auch was sagen. Ja? Okay, also, Vater, ich danke dir, dass du da bist, wo 2 oder 3 versammelt sind. In deinem Namen bist du mitten unter uns und wir danken dir, wir heißen dich herzlich willkommen, dass du da bist, dass sich deine Herrlichkeit offenbart. Du bist der Herr der Herren und du bist unser Papa, du bist unser wunderbarer Retter, Erlöser. Ich danke dir dafür, dass du jetzt mitten unter uns bist und dass du dich jedem offenbarst, jedem. Jeder soll von dir einfach heute Berührung haben, mächtige Berührung. Das erwarten wir jetzt. Wir erwarten das von dir. Wir wissen, dass du da bist. Und wir danken dir dafür. Und du gibst mehr, als wir uns vorgestellt haben. In Jesu mächtigen Namen. Und du gibst mächtig. Du bist gut. Du bist nur gut. Und wir strecken uns nach dir aus. Weil du einfach da bist. Du herrlicher, wunderbarer König der Könige. Und Herr aller Herren. Du bist unser Herr. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Herzlich willkommen zum Glory House. Grüß mal deinen Nachbarn, sag schön, dass du neben mir sitzt. Halleluja. Wir heißen auch herzlich alle die willkommen, die heute zum ersten Mal da sind, die reinschnuppern, die sich einfach interessieren für Glory House. Wir heißen sie alle willkommen, die vielleicht nicht jetzt sofort ein Glory House anfangen, aber vielleicht irgendwann mal in der Zukunft oder auch nicht, je nachdem, aber die einfach mal reinschnuppern. Und alle, die sonst, die sich schon angemeldet haben, ein Glory House zu machen und die jetzt heute zum ersten Mal dabei sind, herzlich willkommen, auch im Namen unseres Pastors. Alles dient dazu, dass die Herrlichkeit Gottes sich auf diesem Planeten ausbreitet. Das ist die Vision von Glory Life. Amen. Okay. Und jetzt kommen wir also, wie angekündigt, zur Lektion des Tages. Heute Abend Thema im Glory House heißt das Glory House. Was ist ein Glory House? Was ist ein Glory House? Ein Glory House, da ist kein Zettel, da gibt es jetzt mal ausnahmsweise keinen Zettel dafür. Da kannst du höchstens mitschreiben. Ich glaube, ihr habt heute Abend genug Zettel. Nein, Zettel darf man nicht sagen. Nein, wie heißt es? Arbeitsblätter. Also, was ist ein Glory House? Ein Glory House ist ein Ort der Fruchtbarkeit und der Multiplikation. Ein Glory House ist ein Ort, an dem sich die Herrlichkeit, die Gott uns als Glory Life anvertraut hat, wo sich diese Herrlichkeit, die sich in unseren Gottesdiensten manifestiert, wo diese Herrlichkeit den Raum bekommt, sich in unterschiedlichen Häusern, an unterschiedlichen Orten, in Konferenzräumen, an Arbeitsplätzen, in öffentlichen Räumen, in Wohnzimmern, in Flüchtlingsheimen oder wo auch immer zu manifestieren und Menschen anzuziehen und Menschen reinzuziehen in das Reich Gottes, indem sie die Kraft Gottes erleben. Ja? Ein Glory House ist somit auch ein Ort der Zeichen und Wunder. Ein Glory House ist ein Ort, an dem Menschen mitgebracht werden durch diese schönen, attraktiven Kärtchen, die wir haben. Das drückt eigentlich sehr gut aus, was Glory Häuser sind. Pass auf, hier hast du ja dieses Haus, aus dem das Licht herauskommt. Ja? Und genau das ist ein Glory House, ein Haus, aus dem das Licht hervorkommt. Das sind die Einladungskärtchen für die Glory Häuser, die könnt ihr euch hinterher mitnehmen. Aber bitte nur die nehmen diese Einladungskärtchen mit, die selber jetzt direkt ein Glory House leiten, weil für die ist es natürlich zum Verteilen, da müssen die ihre Adresse und ihren Stempel oder was auch immer, oder am besten ist eigentlich, am sinnvollsten wärst du hättest einen Kleber, einen Adresskleber, weil das hält am besten. Hier einen Adresskleber reinmachen und hier, siehst du, die Manuela hat es schon super gemacht. Die hat schon ihren Kleber hier drin und dann steht praktisch hier das Datum, warum steht da jetzt 6. März bei dir? Ab März heißt es. Ja. Stimmt. Okay, genau. Und dann kannst du hier deine Uhrzeit eintragen, wo es bei dir stattfindet. Bei manchen fängt es um 19 Uhr an, manchen 19.30 Uhr. Also da kannst du die Uhrzeit eintragen, wo es bei dir stattfindet. Und diese Kärtchen, die kannst du in deinem Freundes-, Bekanntenkreis, Arbeitskollegen und so weiter, kannst du die verteilen. Und die können dann auch wieder die nehmen, die zu dir ins Glory House kommen und können mit diesen Karten wieder andere einladen. Weil ein Glory House soll ein Ort sein, wo alle willkommen sind von überall her, wo jeder Gläubige, Ungläubige, Muslime, Buddhisten, Atheisten, Kommunisten, Trotzkisten und sonstige Leute herzlich willkommen sind, zu kommen und die Kraft Gottes zu erleben. Ja. Und der Schwerpunkt liegt wirklich darauf, unser Schwerpunkt ist der, durch die Manifestation der Herrlichkeit Gottes, also durch die Wirksamwerdung der Kraft Gottes, Menschen zu gewinnen. Wir sind nicht eine Bewegung, die sich darauf spezialisiert hat, wie kann ich Menschen in der Welt das beste Programm bieten, im Natürlichen, die beste Show, das beste Theater, die besten Videoclip oder so, dass sie begeistert sind und deswegen kommen, sondern was unser Angebot an die Leute ist die Kraft Gottes. Ja. Unser Angebot an die Leute ist, Jesus zu erleben, Gott zu erleben, Befreiung zu erleben, Heilung zu erleben, was gibt's noch? Transformation zu erleben, Wunder zu erleben, Zeichen zu erleben. Ja. Also das Glory House ist ein Ort, an dem sich die Herrlichkeit Gottes manifestiert. Das Glory House ist direkt auch, kannst du auch so sagen, ist direkt sozusagen die Fortsetzung, am Sonntag habe ich ja darüber gepredigt, deswegen kann ich darauf ganz gut Bezug nehmen, ist direkt eigentlich die Fortsetzung der geistlichen Vaterschaft dessen, was Glory Life insgesamt auch zur Geburt gebracht hat. Das heißt, so wie Irina und ich, wie wir zusammen Glory Life zur Geburt gebracht haben, als Bewegung letztendlich, als Netzwerk oder wie auch immer du es nennen möchtest, so kommt durch dich in diesen Glory-Häusern wieder Glory Life zur Geburt sozusagen, indem du in dieser Verbindung stehst. Das heißt, Gloryhäuser stehen in dieser Verbindung der geistlichen Vaterschaft. Leiter von Gloryhäusern wissen, wer ihr geistlicher Vater ist, und Leiter von Gloryhäusern wissen, wo ihr geistliches Zuhause ist. Ja? Weil aus diesem Fluss heraus sind wir effektiv. Dieser Fluss macht uns stark, weil er uns nämlich eins macht. Da liegt die Einheit des Geistes drin. Wenn Leute in Gloryhäuser kommen und vielleicht zum ersten Mal kommen sie in ein Glory House und waren noch gar nie in einem Gottesdienst. Aber wenn sie im Glory House waren und sie kommen dann hier in den Gottesdienst, dann soll es so sein, dass sie sagen, ah ja, das kenne ich. Vielleicht ist nicht alles im Sichtbaren das Gleiche und vielleicht ist manches noch mal ein bisschen anders und noch mal kraftvoller hier im großen Gottesdienst. Aber vom Grundsatz her, vom Fluss her spüren sie, aha, das ist ein Geist. Ja? Und umgekehrt, wenn sie hier im Gottesdienst waren oder eben, du wirst ja auch einige Leute bei dir im Glory House nachher haben, die vielleicht schon länger bei Glory Life sind, die werden einfach spüren, dass bei dir im Glory House, dass da der gleiche Fluss ist wie hier im Gottesdienst. Ja? Du spürst es einfach. Bei all dem, was du redest, bei all dem, was du sagst, es sind unterschiedliche Salbungen, es sind unterschiedliche Gaben. Du musst nicht so sein wie ich, verstehst du, von deiner Art her oder von deinen Gaben her. Aber man merkt diesen Fluss. Ich weiß noch ganz genau, wo ich das allererste Mal auch in eine Gemeinde kam, in eine charismatische Gemeinde, die auch ein Stück weit so aufgebaut war. Und da weiß ich noch, und damals, da war ich noch nicht, war ich von neuem geboren, aber ich war noch nicht biblisch getauft gewesen damals. Das ist schon 25 Jahre her mindestens. Und ich war noch nicht biblisch getauft und ich hatte diese Frage einfach, was ist in Bezug auf die Taufe richtig? Und dann habe ich damals einfach einen gefragt, der war damals eben auch ein Leiter. Ich glaube, der war nicht mal ein Hauskreisleiter oder so, aber er war einfach ein Leiter, auch in dieser Gemeinde, in die ich gegangen bin. Und ich habe mich einfach mit ihm zum Gespräch getroffen und ich habe ihn einfach gefragt, wie er das mit der Taufe sieht, weil ich da einfach noch verschiedene Fragen hatte. Und dann hat er mir das so erklärt und dann weiß ich noch genau, das war für mich wie eine Offenbarung. Ich bin da weggegangen und ich habe das wie gespürt. Der Fluss, der mich berührt hat durch diesen Mann, war genau der gleiche Fluss, den ich in der Gemeinde gespürt hatte. Da war eine Einheit. Ich wusste, das ist eine Einheit. Ich wusste, das ist ein Fluss. Das habe ich damals schon gespürt. Da wusste ich noch nicht viel über geistlichen Fluss. Aber ich habe das wie gespürt, wie auf seinen Worten, obwohl er ganz anders war jetzt als der Pastor und obwohl er auch nicht die Salbung jetzt hatte wie der Pastor, nicht so stark. Aber du hast gemerkt, dass auf seinen Worten wie so ein Schmelz drauf war, der einfach identisch war. Du hast gemerkt, einfach aus welchem Stall er kommt, sozusagen. Ja. Und genau das ist das, was in den Gloryhäusern hervorkommt. Und darin liegt die Stärke der Gloryhäuser. Wir müssen uns immer bewusst machen, solange es in diesem Fluss läuft, wird es stark sein. Ja. Und wird es immer gut sein. Du bist auch immer geschützt und du bist immer sozusagen in diesem Mantel, du bist immer in dieser Herrlichkeitsblase eingehüllt, du bist im Schutz. Der Teufel kann dir nichts, er kann dir nicht einreden, oh, du machst alles falsch, du Versager oder sonst irgendwas. Sondern du weißt, du tust als eine Tochter oder als ein Sohn dieses Hauses, tust du einfach oder fließt du einfach in diesem Strom der Herrlichkeit mit und du weißt, das ist gut. Halleluja. Und solange wir da drin sind, wird es so sein. Und wenn du mal irgendwann merkst, oh, jetzt bin ich irgendwo, ich weiß auch nicht, wo bin ich jetzt unterwegs, dann ist auch kein Problem, dann kommst du zu mir und dann justieren wir es wieder ein. Ja? Manchmal ist es einfach nur wichtig, wieder ein Gespräch zu haben, wieder Rückbindung zu haben, einfach mal wieder was loszuwerden oder eine Frage zu stellen oder wie auch immer. Und plötzlich ist man wieder auf der Spur. Ja? Es kann schon mal passieren, dass du mal irgendwie vielleicht auch mal zwischendurch ein bisschen mal verwirrt bist oder sonst was oder mal nicht so ganz weiß, wo es lang geht. Aber dann sind wir ja da, um alles wieder auf die entsprechende Spur zu bringen. Amen. Halleluja. Ja, es wird natürlich, während du so ein Glory House leitest, wirst du ja mehr und mehr, du wirst vielleicht nicht sofort zu einem geistlichen Vater oder einer geistlichen Mutter, aber zumindest wirst du schon mal zu einem Leiter und du wirst zu einem Mentor, so beginnt es ja, der wiederum andere prägt und der andere zu Jüngern macht. Das heißt, du gewinnst Einfluss über Menschen, beziehungsweise Gott gibt dir Einfluss bei Menschen und gleichzeitig vertraut dir Gott auch Menschen an, um sie weiterzuführen in seinem Namen. Das heißt, es ist eine hohe Sache, die sicherlich auch mal zwischendurch mit der ein oder anderen Enttäuschung oder der ein oder anderen Schwierigkeit oder dem ein oder anderen Rückschlag auch verbunden sein mag. Das will ich dir gar nicht verschweigen, schon gleich zum Anfang. Aber ich will dir auch nicht verschweigen, dass ich weiß, dass wenn du da durchgehst und wenn du dich nicht rausbringen lässt und natürlich betest auch und reinsprichst in die Herausforderungen, ja, und dich nicht ablenken lässt, dann wirst du einen gewaltigen Segen davontragen, immer. Weil wer überwindet, heißt es, dem werde ich geben, von dem verborgenen Manna zu essen. Das heißt, dann wird Gott einfach umso mehr übernatürliche Versorgung mit geistlicher Offenbarung, mit geistlicher Klarheit, mit Kraft und so weiter, mit Gaben des Geistes in dir hervorbringen. Entscheidend ist einfach immer nur, dass du durchgehst, dass du weitergehst, dass du überwindest. Wie überwindet man? Das Geheimnis des Überwindens ist eigentlich, immer weiterzugehen. Das ist das Geheimnis des Überwindens. Wie schafft es jemand, ohne Sauerstoff auf den Mount Everest zu laufen, was definitiv ohne Überwindung nicht möglich ist? Wie kommt er da hoch, indem er einfach immer weiterläuft? Indem er einfach sich weigert, stehen zu bleiben und sitzen zu bleiben, weil das ist dann wird's gefährlich, dann beginnt er einzufrieren und so weiter. Ja, also bei Mount Everest jetzt, ja. Oder irgendwann ist die Sauerstoffflasche leer. Aber wenn du einfach nur immer weitergehst, dann kommst du auch an. Das ist das geistliche Prinzip in allen Bereichen und es gilt umso mehr natürlich, wenn du Verantwortung hast für Menschen, wenn du Leute leitest, wenn du einfach in dieser direkten Fruchtbarkeit tätig bist, weil die Sache ist auch die, des Schöpfungsprinzips Gottes ist ja das, dass er uns dazu geschaffen hat, fruchtbar zu sein und uns zu vermehren, richtig? 1. Mose 1, 28 heißt es ja, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Und die Konsequenz dieser Fruchtbarkeit, wenn du fruchtbar bist, also wenn mehr und mehr Menschen durch dich andocken, zum Glauben kommen, zu Jüngern werden, zu Söhnen werden, zu Töchtern werden, die Konsequenz ist die, dass du mehr und mehr Herrschaft bekommst. Weil das ist der letzte Punkt, den Gott gesagt hat im Schöpfungssegen. Und herrscht über die Erde. Ja? Seid fruchtbar, vermehrt euch, füllt die Erde und herrscht. Das heißt, die Konsequenz von der Fruchtbarkeit ist immer Herrschaft. Der Fruchtbarste hat die meiste Herrschaft. Stell dir vor, du hast jetzt 1 Million Leute, die du zu Jüngern gemacht hast, hier auf dieser Welt, dann bist du schon Machtfaktor. Selbst schon für die Welt. Sagen wir mal, Glory Life hätte jetzt 1 Million Söhne, die zu uns gehören, dann würde schon die Zeitung über uns schreiben, uns Fernsehen berichten, weil dann wären wir schon so ein Machtfaktor im Land. Ich meine, 1 Million, das wären schon 1 Million Wählerstimmen allein, da wären wir schon für die Politiker interessant. Ja? Kannst du es sehen? Deswegen gibt dir Fruchtbarkeit immer Herrschaft. Fruchtbarkeit gibt dir Einfluss. Fruchtlosigkeit gibt dir halt nicht so viel Einfluss, das ist auch klar. Aber du bist dazu bestimmt für Fruchtbarkeit. Ja. Und in diesen Gloryhäusern oder durch diese Gloryhäuser hat jeder von uns, jeder, der nachher so ein Gloryhaus übernimmt, hat ja die Möglichkeit und die Berufung auch, wenn das von uns so bestätigt ist, dann wird es auch passieren, dass du tatsächlich dich multiplizierst. Ja. Das heißt, dass dieses Glory House wächst, dass Leute dazukommen, dass Leute zum Glauben kommen, dass Leute zu Jüngern werden und dass das Glory House irgendwann aus allen Nähten platzt und dann aus deinem Glory House heraus wieder ein weiteres Glory House entsteht. Das heißt, du hast immer auch deinen Blick darauf, wo ist schon wieder der nächste Stellvertreter, den du ranziehen kannst. Heute Abend zum Beispiel Josef und Clarissa sind ja zum Beispiel da, die werden jetzt nicht in Glory House leiten, aber sie können sich irgendwann in der mittelfristigen Zukunft vorstellen. Also werden sie jetzt einfach mal zu einem Glory House dazugehen, unter der Leitung von jemand anders. Und dann werden sie vielleicht irgendwann in ein paar Monaten werden sie beginnen, Stellvertreter zu werden und dann werden sie irgendwann mal selber ein Glory House beginnen. Ja? Das heißt, Glory Häuser sind auf Multiplikation angelegt, weil du nämlich auf Multiplikation angelegt bist. Das ist nicht ein Prinzip, das ist ja nicht irgendwie jetzt eine Erfolgsmasche oder so oder Geschäftsprinzip, sondern das ist dein Sein als Sohn Gottes. Als Sohn Gottes bist du dazu bestimmt, von deinem Sein her Frucht zu bringen. Das heißt, dich zu multiplizieren, andere Söhne wieder hervorzubringen. und damit immer mehr Herrschaft zu gewinnen, auch im Geist, immer mehr Autorität zu gewinnen, immer mehr an Stärke, an Statur und so weiter zuzunehmen. Und wenn dann mal das erste Glory House wieder von dir aus sich gebildet hat und dann das zweite Glory House sich von dir aus bildet und du dann wiederum deine Stellvertreter trainierst und wiederum andere Glory House Leiter trainierst, die durch dich hervorgekommen sind, dann hast du irgendwann mal ein ganzes Netzwerk von Glory Häusern, die sozusagen unter deiner Mentorenschaft sind. Ja, und so wird es dann auch sich entwickeln. Irgendwann wird es ganze Netzwerke geben, die wiederum von Einzelnen geleitet werden. Wir werden immer weiter wachsen. Ja? Wenn wir jetzt beginnen, sagen wir mal, wir beginnen hier im Stuttgarter Raum vielleicht mit 10, 11 Gloryhäusern oder 12. Und sagen wir mal, in einer gewissen Zeit sind in jedem Glory House 10 Leute, dann sind es schon 120 Leute. Das sind schon fast so viele Leute, wie wir in der Gemeinde sind. Ja? Und, aber es sind ja nicht unbedingt alle aus der Gemeinde auch in einem Glory House, wobei es natürlich gut ist, wenn jeder da drin ist. Aber dann multipliziert es sich weiter. Wenn dann jedes Glory House sich nur einmal multipliziert, dann sind wir schon wieder verdoppelt. Ja? Und wenn sie die wieder multiplizieren, dann sind wir nochmal verdoppelt. Das heißt, es geht alles ganz schnell. Alles ist entscheidend, dass wir an diese Kraft der Fruchtbarkeit Gottes angeschlossen sind. Das heißt, dass dieser Same der Vaterschaft, von dem ich am Sonntag gesprochen habe, dass er in uns auf fruchtbaren Boden fällt und dass wir aus dem heraus inspiriert sind, kreativ sind, bevollmächtigt sind, einfach das weiterzugeben, ja, was Jesus einfach ist in uns. Ja, weil es ist er in dir. Letztendlich ist es so, ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt hier in einem von den Treffen. Letztendlich ist eigentlich der Dienst eines Glory House Leiters ist eigentlich nichts anderes als ein kleiner Jesus für die Menschen zu sein. Weil du multiplizierst als Glory House Leiter, bist du nicht nur dazu bestimmt, jetzt eine bestimmte Gabe zu multiplizieren. Glory House basiert ja zum Beispiel nicht nur auf einer Gabe wie Gabe der Heilung, weil dann wäre es ein Heilungsraum, ja. Ja, wo man sagt, okay, es kommen alle und dann beten wir für alle Kranken. Das wäre die Heilungsgabe. Ja, Heilungsgabe ist ein Teil vom Glory House, aber letztendlich das Ziel vom Glory House ist, dass das ganze Söhne hervorkommen. Die, die Kranken heilen, die die Gebundenen befreien, die die Menschen zu Jüngern machen, die einfach in der Liebe leben, wie Jesus in der Liebe lebt, die in der Freude leben, die in der Kraft leben, die in der Herrlichkeit leben, die einfach Jesus-Männer und Jesus-Frauen sind. Und du als Glory House-Leiter, du bist der erste Jesus-Mann und die erste Jesus-Frau in deinem Haus. Amen. Und durch dich werden die anderen wieder zu Jesus-Männern und Jesus-Frauen. Ja? Und das nennt man Jüngerschaft oder geistliche Vaterschaft. Ja. In der höheren Stufe ist dann geistliche Vaterschaft. Zunächst mal ist es Jüngerschaft oder Mentorenschaft. Ich glaube, dass wir aus den Glory House Leitern mit der Zeit auch mehr und mehr Mentoren gewinnen werden. Ich spreche dann jetzt nicht von Mentoren, die Neubekehrte betreuen im Gottesdienst, sondern spreche ich dann wirklich von Mentoren, die wiederum andere zu Leitern auch heranbilden. Ja. Und die dann wiederum neue Glory House Leiter aussenden und so weiter. Ja, das wird sich einfach aus dem Ganzen raus entwickeln. Das heißt, der ganze Dienst sozusagen, ja, ist eigentlich wie bei Mose. Ja, wie war es bei Mose? Mose war ja der Führer des Volkes Israel und irgendwann eines Tages kam sein Schwiegervater zu ihm und hat sich so angeschaut, was er so treibt. Ja, in 2. Mose 18 steht es, glaube ich. Und hat sich das so angeschaut, was er treibt, und dann hat er zu Mose gesagt, du, das ist nicht gut, was du da machst, du bist für alles zuständig im Volk, und das ist aber nicht deine Aufgabe, beziehungsweise schaffst du gar nicht, weil das Volk ist zu zahlreich. Ja, also, was hat er zu ihm gesagt? Setze doch einfach, damals hieß es Älteste, setze einfach Älteste über 100, setze Älteste über 1000, setze Älteste einfach über bestimmte Gruppen des Volkes, und die sind zuständig für diesen Teil des Volkes, und nur wenn sie mit irgendwas nicht mehr weiterkommen und nicht mehr klarkommen, dann kommen sie zu dir. Ja? Und genau das ist das Prinzip vom Glory House. Du bist sozusagen eingesetzt, von mir wiederum eingesetzt, um Menschen zu dienen, auch pastoral zu dienen, evangelistisch zu dienen, heilungsmäßig zu dienen, seelsorgerlich zu dienen, je nach deinen Fähigkeiten und deinem Entwicklungsstand auch. Natürlich ist klar, jeder wächst, aber du bist da eingesetzt, um den Menschen zu dienen, und somit wird dieser ganze Dienst auch von Glory Life auf viel, viel mehr Schultern verteilt. Und das wiederum hat ein gewaltiges Potenzial, dass es sich multipliziert. Weil nur wenn es sich auf mehr Schultern verteilt, kann es auch wachsen. Ja. Und somit glaube ich, ist wirklich der Schritt, den wir jetzt gehen, mit den Glory Häusern zu beginnen, glaube ich, ist einer der wichtigsten Schritte, den wir je gegangen sind bei Glory Life. weil das uns in eine ganz, ganz neue Ebene katapultieren wird. Und es wird unseren Dienst verändern, genauso wie auch die Schule nochmal unseren Dienst verändern wird, die Glory Life Schule. Aber so werden auch diese Glory-Häuser werden wirklich unseren Dienst auch hier vor Ort und überall, auch in Hamburg und Nürnberg und so weiter, wo es ja auch Glory-Häuser geben wird. In Hamburg wird es auch einige Glory-Häuser geben, in Nürnberg und so weiter. Es wird einfach den ganzen Dienst verändern. Und zwar sehr, sehr positiv. Halleluja. Sag mal, Gott ist gut. Gott ist gut. Halleluja. Gut, ich habe euch so einfach als kleine Hilfe habe ich euch das letzte Mal habe ich euch so einen Zettel ausgeteilt, die das letzte Mal nicht da waren. Ihr habt den euch ja jetzt genommen. Diesen Zettel Menschen in die Nachfolge Jesu rufen. Ja? Oder willst du bei mir reingucken? Menschen in die Nachfolge Jesu rufen. Das ist einfach nur nochmal so ein, ich sage mal so ein runtergebrochen, also so ein Stück weit runtergebrochen, wie wird ein Mensch, der aus der Welt kommt, Jesus noch nicht kennt, wie wird er durch unseren Dienst als Glory Life, wie wird er von einem Menschen aus der Welt zu einem Sohn Gottes? Ja? Und das sind jetzt, ich habe da 7 Schritte aufgeführt. Das heißt aber jetzt nicht, dass das alles schematisch zu verstehen ist, sondern ich habe einfach nur mal so ein Brainstorming gemacht, ja, welche Schritte müssen passieren. Ja, oder was muss passieren, damit jemand kontinuierlich zum Jünger wird. Interessant war zum Beispiel, wenn du bei der Taufe dabei warst, jetzt am Sonntag vor einer Woche, was ich sehr interessant fand, was mir sofort aufgefallen ist, dass fast jeder in seinem Zeugnis gesagt hat auf eine Schlüsselperson hingewiesen hat, durch die er oder sie in die Nachfolge gekommen ist. Ist euch das aufgefallen? Was jeder, die eine hat gesagt, oh, meine Silvi, die hat mich durchgebracht, der andere hat gesagt, die Mila, da war es und so weiter. Jeder hat fast jemanden gehabt, wo er gesagt hat, durch den, wenn der nicht wäre, dann wäre ich heute nicht hier. Ja? Und daran siehst du, dass Menschen nicht einfach von selber zu Jüngern werden, sondern dass Menschen wieder Jünger brauchen, die sie zu Jüngern machen. Menschen, die sich bekehren, damit zu Söhnen werden, brauchen andere Söhne, die sie in ihrer Sohnschaft hervorbringen. Und deswegen habe ich dieses Prinzip habe ich versucht, in diesen 7 Schritten mal so ein bisschen darzustellen, wobei das eben, wie gesagt, nicht schematisch zu verstehen ist, sondern dass es jetzt immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 genau so laufen muss oder dass man sich jetzt da ein Prinzip draus machen kann. Aber so vom Grundsatz her, ja, der erste Schritt ist normalerweise, dass irgendein Sohn kommt mit einem Menschen aus der Welt ins Gespräch, ja, hat vielleicht die Möglichkeit für die Person zu beten, weil sie krank ist oder so, zu sagen, hey, ich kann für dich beten. Du kannst die Kraft Gottes erleben und dann lädt die Person sie ein, zum Gottesdienst zu kommen, ja, sagt hier, oder zum Glory House, ja, sagt hier, wir haben hier ein Glory House, das wäre doch was für dich und dann werden sie eingeladen. Ja. Vielleicht sprechen sie auch schon ein Übergabegebet mit ihnen, wenn sie sie kennenlernen, das kann auch sein, oder wenn sie länger mit ihnen in Kontakt sind, beim Arbeitsplatz oder wo auch immer, oder das Übergabegebet wird dann in der Gemeinde gesprochen oder es wird im Glory House gesprochen, wo auch immer, beginnen die Leute den ersten Schritt zu gehen. Aber es beginnt immer mit dem persönlichen Kontakt, fast immer. Ja? Gut, natürlich kann es auch durch Handzettel einfach passieren, dass einfach jemand einen Handzettel bekommt und niemand zunächst kennt, kommt einfach zum Glory House. Aber dann wird es auch wieder wichtig sein, dass er dort jemanden kennenlernt. Weil normalerweise kommst du nicht zu so einer Hausversammlung wieder, wenn du nicht das Gefühl hast, da habe ich irgendwo angedockt, da ist irgendwie ein Kontakt, ja, da bin ich willkommen oder so. Ja, wenn die Person da nur irgendwo rumsitzt und denkt, oh, interessant, was die da so machen, aber irgendwie hat es mit mir nichts zu tun, dann wird er wahrscheinlich nicht mehr wiederkommen. Also irgendwo muss der Mensch aus der Welt irgendwie reingezogen werden. Das ist dieser erste Schritt unseres Jüngerschaftskreislaufs, ja, den wir haben, reinziehen, ja. Sie werden eingeladen, man kommt ins Gespräch, es wird für sie gebetet, sie kommen zum Glory House, sie kommen zum Gottesdienst, sie machen eine Lebensübergabe. Wenn sie hier im Gottesdienst eine Lebensübergabe machen, dann spricht schon ein Mentor mit ihnen im Anschluss daran, ja, beim Aufruf wird er rausgenommen, spricht mit ihnen. Wäre ja gut, wenn das dann der Glory House Leiter wäre, ne? Ja, wobei man ja noch nicht unbedingt weiß, welches der Glory House Leiter dann ist. Aber du meinst jetzt, wenn jemand zuerst im Glory House war, ja, das stimmt, das stimmt. Genau, das ist richtig. Ja. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel zu dir ins Glory House kommt, dort ist vielleicht noch keine Entscheidung direkt jetzt für Jesus trifft oder aber vielleicht schon eine trifft, aber hier in der Gemeinde nochmal nach vorne kommt, und dann der Dienst, an dem nachher draußen passieren soll, wofür ihn gebetet wird, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass der zuständige Glory House Leiter dazukommt, weil das ja dann der Kontakt ist. Ja? Also wir sollten immer schauen, wie bringen wir organisch Menschen zusammen. Im Endeffekt geht es darum, wirklich ein organisches Geflecht von geistlichen Verbindungen zu schaffen. Ich sage immer weniger gern, sage ich immer Beziehungen. Warum sage ich nicht so gern Beziehung? Weil Beziehung hat oft die Gefahr, dass es seelisch wird, ja, und so fleischlich wird, ja, und Erwartungen und ja, und mein Freund und so weiter, ne? Aber das Entscheidende muss sein, dass Menschen geistlich weitergeführt werden. Deswegen geht es vor allen Dingen um eine geistliche Verbindung. Das heißt, es muss darum gehen, dass mehr und mehr Menschen, die zu dir ins Glory House kommen, mehr und mehr einfach vertrauen, dass Gott durch dich wirkt, ne? Und dass sie durch dich weitergebracht werden in Gott. Ja, dass du natürlich auch Zeit mal hast, für sie mit ihnen zu reden und so weiter, das ist auch klar. Aber sie kommen nicht deswegen zu dir, weil sie sagen, oh, das ist der, mit dem ich dann immer noch mal abends eine Runde joggen gehen kann oder mit dem ich jeden Sonntag Kaffee trinken kann oder so irgendwas. Sondern sie kommen, weil sie geistlich spüren, da geht was weiter für mich. Ich komme da weiter. Ja? Das ist das Entscheidende. Und das passiert in diesem Hereinziehen, dass sie merken, ah, das sind Menschen da, Mentoren, oder auch die Leute, die sie eingeladen haben, die bebeten sie, das ist der dritte Schritt, na, sie bebeten sie, sie laden sie weiter ein zu Gottesdiensten, sie laden sie ein zum Basic-Kurs zum Beispiel, sie laden sie ein zu den Glory-Häusern, auch zu persönlichen Treffen mal, dass man sich mal trifft und einfach über Sachen spricht. Und dabei wird einiges schon laufen, dass man für sie betet, ja, dass persönliches Gebet für Befreiung stattfindet, Vergebung, Heilung und so weiter. Bis das Ganze dann etwas systematischer wird in Richtung Taufe, weil wer zum Glauben gekommen ist, soll sich ja taufen lassen nach der Bibel. Das soll auch nicht unbedingt viel Zeit dazwischen sein. Also man soll jetzt nicht denken, dass wenn jetzt jemand sich bekehrt hat, dann muss der erst ein perfekter Christ sein, bevor er sich taufen lässt. Also von der Bibel her war es so, die haben sich bekehrt, haben sich entschieden, es war klar, haben ihre Sünden bekannt und dann haben sie sich taufen lassen. Also das ist, normalerweise könnte das sogar am selben Tag passieren, weil in der Bibel ist auch teilweise am selben Tag passiert. Passiert bei uns nur aus organisatorischen Gründen meistens nicht so, weil wir halt nicht jeden Tag das Taufbecken in Chemnat mieten können. Deswegen passiert es immer erst nach einer gewissen Zeit. Aber entscheidend ist tatsächlich schon, dass wir Leuten, die sich bekehren, wirklich sagen, ja, für dich ist es dran, dich taufen zu lassen. Und auf dem Weg zur Taufe begleiten wir sie. Das heißt, wir machen mit ihnen Lebensbereinigung. Das haben wir hier in dem Mentorenkreis, haben wir das ja schon ausführlich besprochen. Da kriegt ihr dann auch als Glory House Leiter, kriegt ihr dann auch nochmal die entsprechenden Unterlagen, ja, zur Lebensbereinigung, wie man Menschen in Lebensbereinigung führt, wie man Dinge sie in Vergebung hineinführt, in Befreiung und so weiter. Ich habe hier unten auf demselben Zettel, den ihr habt, steht unten übrigens auch nochmal zur Hilfe, steht dieses Buß- und Befreiungsgebet schematisch auch nochmal drauf. Also was wichtig ist, das ist eigentlich schon das Thema Lebensbereinigung. Ja? Also Sünde erkennen, Sünde bekennen, Zusprechen der Vergebung, danken für die Befreiung und dann im Glauben an der Befreiung festhalten und die Sünde lassen. Ja, das kannst du da unten nochmal zu Gemüte führen. Immer wenn du mit jemandem zu tun hast, wo du merkst, ja, da geht es jetzt Richtung Befreiung oder da geht es Richtung Lebensbereinigung oder da geht es einfach Richtung, ja, Aufräumen von alten Sachen, Hinführung zur Taufe, dann kannst du hier auf dieses Buß- und Befreiungsgebet, das da unten ist, zurückgreifen. Deswegen habe ich es einfach nochmal mit auf das Blatt draufgedruckt. Die anderen, die schon länger dabei sind, jetzt hier bei den Treffen, die haben das, glaube ich, sowieso als separaten Zettel auch dieses, also Arbeitsblatt meine ich natürlich, dieses Gebet. Na? Okay, gut. Ja, also es geht Richtung Taufe. Reinigung, Befreiung passiert, dann sind wir schon beim fünften Schritt. Basics werden gehört bzw. besucht, Person wird getauft, der Gemeinde hinzugetan, gegebenenfalls wird eine Zugehörigkeitserklärung ausgefüllt. Sie beginnen immer regelmäßiger und kontinuierlicher zum Glory House zu kommen, zum Gottesdienst, oder sie kommen sowieso schon regelmäßig, je nachdem, auf jeden Fall spätestens ab dann sind sie voll dabei. Und dann geht es praktisch schon in die Zurüstungsphase wieder, dass sie selber wieder zugerüstet werden, wieder andere Menschen zu gewinnen, nämlich indem sie zum Beispiel bei der Glory Life Schule teilnehmen, indem sie Dienste übernehmen bei dir in der Gruppe, indem sie geschult werden wieder zum Glory House Leiter. Ja. Diese Runden hier der Schulung übrigens, das ist auch noch ein Wort dazu, diese Runden der Schulung werden in Zukunft immer sein. Wir werden die einmal im Monat durchführen und einmal im Monat werden sich hier alle Glory House Leiter plus diejenigen versammeln, die bereits Stellvertreter sind in einem Glory House. Das heißt, die vom Leiter und auch von, also vom Glory House Leiter und auch von uns bereits gesehen werden für zukünftige Glory House Leitungen. Ja, die kommen dann auch immer schon hier dazu, zu den Treffen. Ja, und werden praktisch mit schon geschult, einfach um dann wiederum freigesetzt zu werden, selber ein Glory House auch wieder zu übernehmen. Ja. Also der sechste und siebte Schritt ist im Prinzip die Zurüstung und die Sendung. Ja, sie werden zugerüstet zum Werk des Dienstes und dann werden sie ausgesandt. Okay? Gut, das ist der Weg in die Nachfolge. Hat jemand da eine Frage dazu? Dann könnte das jetzt loswerden. In aller Kürze, schematisch, muss er zu Hause einfach nochmal auch zu Gemüte führen natürlich, ne? Und immer mal wieder drauf schauen und dich mal wieder inspirieren lassen, worum es geht. Ja. Ist noch eine Frage? Was eigentlich dahinter steckt, was die Inspiration dahinter ist, sage ich mal so. Weil das soll jetzt ja nicht was sein für deinen Verstand, okay, habe ich mir jetzt die sieben Schritte gemerkt. Nein, sondern die Inspiration dahinter ist eigentlich die, aufmerksam zu sein auf Menschen, die Gott uns schickt und zu sehen, wo kann ich dazu beitragen, dass sie weiterkommen. Und dass sie tatsächlich reingezogen werden. Und dafür sind auch nicht nur die Glory House Leiter zuständig, dafür sind genauso auch die Mentoren, die sonntags mit den Menschen beten, die sich bekehren und so weiter zuständig. Da ist jeder Leiter, da ist das pastorale Team für zuständig. Das sind wir alle dafür zuständig im Endeffekt. Ja. Es geht darum, wirklich einen Blick zu haben, wo brauchen Menschen einfach Unterstützung, um weiterzukommen? Weil wir können nicht davon ausgehen, dass Leute automatisch, bloß weil sie mal hier im Gottesdienst waren, berührt worden sind von der Kraft Gottes, vielleicht auch eine Entscheidung getroffen haben für Jesus, dass sie automatisch, ohne dass wir noch irgendwas tun müssen, dass sie einfach alle automatisch wiederkommen und sagen, juhu, jetzt lasse ich mich taufen und jetzt gehe ich dahin und jetzt werde ich ein Glory House Leiter und jetzt mache ich das und das. Sondern wir können davon ausgehen, dass sie immer wieder liebevolle Begleitung, Anstoß, Ermunterung von uns brauchen, um diesen Weg zu gehen. Ja. So wie es bei dir letztendlich auch war. Du bist ja auch immer wieder ermuntert worden, immer wieder ermutigt worden, wurde gefragt, hey, willst du nicht mal hier, willst du nicht da mit einsteigen, wie wär's denn das und komm mal mit und so weiter. Verstehst? Und diesen Dienst, das ist eigentlich das ist die Inspiration. Aus der Inspiration heraus habe ich diese sieben Punkte geschrieben, weil das ist das, worum es eigentlich geht. Ne? Ob das jetzt in diesen sieben Schritten nachher genau so passiert, ist letztendlich egal. Entscheidend ist, dass Menschen begleitet werden und am Ende da ankommen, wo sie ankommen sollen, nämlich als aktivierte Söhne. Ja, das ist der Punkt. Okay? Und da ist das Glory House mit Sicherheit ein ganz, ganz wichtiges Tool, weil du da eine kleine Gruppe von Menschen hast, über die du ja auch den Überblick hast. Es ist ja mir zum Beispiel nicht möglich, bei 140 Leuten sonntags im Gottesdienst, jetzt zum Beispiel am Sonntag, wenn 140 Leute im Gottesdienst sind, ist ja mir nicht möglich, völlig den Überblick zu behalten, wo jetzt genau jeder steht, beziehungsweise das spüre ich teilweise schon im Geist, aber ich habe gar nicht die Möglichkeit, nach dem Gottesdienst auf alle die, wo ich irgendwas spüre, zuzugehen, zu sagen, hey du, ich glaube, du brauchst mal die Ermunterung und ich glaube, das wäre für dich wichtig und da geht's lang und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja gar nicht möglich. Ne? Und dafür sind aber diese Gloryhäuser ein Rahmen, der deswegen auch nie, ein Gloryhaus sollte, denke ich, nie größer werden als, sagen wir mal, maximal 15, ja, ich würde mal sagen, 12, 15 Leute ist eine gute Gruppe. Jesus hatte 12 Jünger, um die hat er sich richtig gekümmert. Also ist 12 eine gute Zahl. Ja? Wenn es 15 sind, denke ich, geht es auch im Notfall noch, aber spätestens dann sollte man sich überlegen, ob man nicht einen neuen Gloryhaus-Leiter hervorbringt, der einfach sich dann wieder um die kleinere Gruppe kümmert. Also man kann sagen, der Klassenteiler liegt bei 15 etwa, Valerie. Ne? Das wäre gut für die Schule, gell, wenn da der Klassenteiler bei 15 liegen würde. Gut. Diese Glory House Leitertreffen, die wir einmal im Monat machen, die werden entweder stattfinden an einem Dienstag, und zwar immer dann, wenn es 5 Dienstage im Monat gibt, werden wir einfach den Dienstag nehmen. Weil wir werden ja damit beginnen, das erste Glory House beginnt ja am 14. März, das ist der erste Termin fürs Glory House, zweiter Dienstag im Monat. Ja. Der erste Dienstag ist der 7. März, davor ist der 28. Februar, also zweiter Dienstag im Monat ist 14. März, da beginnt es mit dem Glory House. Und ab da werden wir 14-tägig die Gloryhäuser haben und 14-tägig im Wechsel, wie haben wir es jetzt gesagt, machen wir einmal Revolution Night und einmal Intensivabend. Genau, so machen wir es. Also beispielsweise einmal im Monat Revolution Night, einmal im Monat Intensivabend. und zweimal im Monat Glory House. Dann gibt es aber manche Monate, ungefähr alle 3 Monate ist es, habe ich im Kalender nachgeguckt, alle 3 Monate gibt es einen 5. Dienstag im Monat. Und diesen Dienstag, den nutzen wir dann extra für uns, ja? Also für Glory House Leitertreffen. Und in den Monaten, wo es keinen 5. Dienstag im Monat gibt, da werden wir einfach einen Sonntag nehmen, wo wir nach dem Gottesdienst hier noch ein Treffen machen. Ja? Aus Einfachheitsgründen. Ich denke mal, dass es in eurem Sinn ist, weil das wahrscheinlich am leichtesten für euch ist, weil sonst für manche, die auch von weiter herkommen, wenn sie nochmal zu einem anderen Tag nochmal extra herfahren müssen, wird es dann einfach zu viel. Ja? Deswegen denke ich, ist es sinnvoll, Sonntag nach dem Gottesdienst das zu machen. Oder was meint ihr? Ja. Gut. Okay, also das vom Prinzip her. Wir werden in diesen Treffen natürlich, der Glory House Leiter, werden wir verschiedene Sachen besprechen. Ich hatte das letzte Mal schon gesagt, hatte ursprünglich gedacht, dass wir vielleicht heute Abend schon damit beginnen, aber ich denke, das werden wir zeitlich nicht schaffen. Zum Beispiel das ganze Thema Umgang mit schwierigen Menschen. Zum Beispiel sehr interessant. Ja. Ja, jeder von euch hat schon mal mit schwierigen Menschen zu tun gehabt. Und wenn du mit einem Glory House, vielleicht warst du selber mal ein schwieriger Mensch. Und wenn du ein Glory House beginnst, wirst du definitiv mit schwierigen Menschen zu tun bekommen. Nicht, dass jetzt alle in deinem Glory House schwierige Menschen sein werden, das wünsche ich dir jetzt nicht, aber es wird sicher den einen oder anderen Schwierigen geben, und zwar unterschiedlich schwierig. Es gibt unterschiedliche Arten von schwierigen Menschen. Die einen sind mehr extrem minderwertig, die anderen sind extrem stolz, die dritten sind extrem manipulativ, die vierten kontrollierend, die fünften dominierend und so weiter. Also es gibt unterschiedliche, und ich möchte einfach mit euch in diesen Treffen zum Beispiel, das ist nur ein Teil, was wir hier machen werden, einfach auf bestimmte Arten von schwierigen Menschen ein bisschen eingehen, weil mit unterschiedlichen Arten von Menschen musst du anders umgehen. Du musst zum Beispiel mit einer minderwertigen Person ganz anders umgehen wie mit einer, sag ich mal, manipulativen Person zum Beispiel oder mit einer jähzornigen Person oder dominanten Person. Ist ganz unterschiedlich. Der Umgang, der richtige Umgang, um die Sache rauszuziehen, zu entschärfen, ist ganz anders. Ja. Weil du musst immer, so viel kann ich dir heute schon verraten, du musst immer im gegenteiligen Geist kommen. Ja. Das ist schon mal ein Grundprinzip, das kannst du schon mal notieren für heute. Da hast du schon das meiste, was du mit schwierigen Leuten zu tun hast. Ja. Immer im gegenteiligen Geist. Wenn jemand extrem aufbrausend ist, dann bist du extrem sanftmütig und ruhig. Ja. Lass dich nie ein auf ein Wettschreien schreien mit einer aufgebrachten Person. Ja. Weil da hast du verloren. Hast verloren, weil du im gleichen Geist bist. Ja? Und der gleiche Geist kann nicht den Geist austreiben. Das heißt, wenn jemand sehr aufgeregt, sehr aufbrausend oder sehr wütend ist und so, dann musst du extrem ruhig, gelassen, friedlich sein. Ja? Umgekehrt, wenn jemand zum Beispiel sehr selbstmitleidig, minderwertig, extrem selbstmitleidig ist, dann ist es gut, wenn du sehr scharf auch bist. Also wenn du wirklich das konfrontierst und sagst, hey, hör auf damit, mit diesem negativen Reden über dich selber. Ja? Dann, weil das ist ja eine Person, die eher im gegenteiligen Geist ist. Ja, so, ich habe Schluss in Jesu Namen. Ja. Das ist dann wichtig für die Person. Ja. Also es ist immer der gegenteilige Geist, verstehst du? Immer mit dem gegenteiligen Geist hebelst du die Sache aus. Wobei auch wenn du scharf bist und klar bist, natürlich immer die Liebe trotzdem dabei sein muss, ist klar. Nicht, dass du dann plötzlich mit dem Minderwertigen jähzornig wirst oder so. Ja. Der wesentliche Schlüssel, das kann ich dir heute schon auf den Weg geben, der wesentliche Schlüssel zum Umgang mit Menschen ist Liebe. Ja. Liebe, Geduld, Sanftmut, Souveränität, Gelassenheit, drüberstehen, innerlich, Frieden. Das ist ein Weg, dich nicht ärgern. Immer wenn du dich ärgerst, dann solltest du am besten im Mund halten. Wenn du dich über jemanden ärgerst und sagst, okay, heute reden wir lieber nicht, weil jetzt ärgere ich mich gerade über die Person. Aus dem Ärger heraus mit einer Person zu reden, das verstärkt den Ärger, das provoziert den Ärger. Dann wird die Person auch ärgerlich. Oder so getrieben sein, heute muss ich es fixen. Also heute kriege ich die Person jetzt so, dass sie wieder in Ordnung kommt. Das klappt normalerweise auch nicht. Sondern du musst immer, letztendlich ist es immer so, du lässt es, im Endeffekt lässt es Gott machen. Gott benutzt dich, aber du bist in ihm. Ja? Das heißt, du bist in einem Schutzraum, in dem du auch das Negative, was vielleicht manchmal durch Leute versucht, an dich ranzukommen, gar nicht an dich rankommt. Ja? Oder wenn du zum Beispiel mit einer Person zu tun hast, die immer in deinem Glory House versucht zu stören, also nicht bewusst, aber das ist, jeder empfindet es eigentlich so, dass es stört, weil sie ständig dazwischen redet oder ständig sich produziert und den ganzen Raum einnimmt, ne? Dann ist eben auch wichtig, dass du damit souverän umgehst. Das heißt zum Beispiel, dass du viel lachst und sagst, ja, ist gut und so weiter. Aber jetzt machen wir da weiter. Und dann gleichzeitig auch klar bist, ja, und sagst, jetzt machen wir da weiter. Aber immer schön lachend und fröhlich und souverän. Das ist immer eine gute Sache. Nie so die wütende Mama oder der wütende Papa, das kommt nicht gut, weil das ist nicht Gott. Weil Gott halt nicht so ist. Und du bist ein Jesusmann, Jesusfrau. Das heißt, du repräsentierst ihn. Gut, aber das werden wir uns alles dann noch ein bisschen mehr im Detail anschauen, auch die nächsten Male dann, wenn wir uns weiter treffen und einfach mehr lernen darüber, wie wir umgehen. Auch, wir werden natürlich nicht nur darüber sprechen, wie man mit schwierigen Leuten umgeht, sondern wir werden natürlich auch darüber sprechen, wie man Menschen in ihren, oder Söhne in ihren Gaben fördert, in ihren Berufungen fördert und Stellvertreter hervorbringt, Multiplikation hervorbringt, wie man Menschen ermutigt, andere einzuladen und so weiter und selber wieder zu Jüngern zu machen. Also das wird natürlich auch ein ganz wesentlicher Teil sein. Ja? Gut. Ja, habt ihr dazu jetzt gerade noch Fragen bis zu dem Punkt? Das Gegenteil von manipulativ, ja. Ja, dominant, wie gesagt, dominantes Gegenteil ist immer sanftmütig. Ja, weil wenn du dich einem Dominanten gegenüber dominant benimmst, dann wird seine schlimmste Angst wahr, weil der Dominante hat ja Angst vor Dominanz. Wenn du ihn als dominant behandelst und praktisch sehr deutlich machst, dass du jetzt der Chef bist, dann wirst du den Geist nicht rausnehmen. Dann kommt es halt zur Konfrontation, dann knallt es und dann war es das wahrscheinlich. Also der gegenteilige Geist von Dominanz ist Sanftmut. Ne? Und Manipulation, wie gesagt, Freude, Lachen ist da eine gute Sache. Sanftmütig und trotzdem immer wieder klar auf den Punkt und sich nicht manipulieren lassen. Ne? Der Schlüssel ist immer, egal welchen Geist jetzt eine Person hat oder warum jetzt eine Person schwierig ist, das Entscheidende ist immer, dass du nicht drunter gehst. Ja? Du darfst dir nie deine Methoden, sage ich mal, oder dein Wesen diktieren lassen von schwierigen Leuten, sonst wirst du selber schwierig. Ist ja klar. Das heißt, das Wichtige ist immer, dass du ja drüber stehst geistlich, was aber nicht heißt, dass du jetzt total dominant unbedingt auftreten musst, aber du gehst nicht drunter unter den Geist, egal wie auch immer. Auch wenn du sanftmütig bist, heißt es ja nicht, dass du unter den Geist gehst. Überhaupt nicht. Das heißt nicht, dass du dir jetzt von dem Dominanten sagen lässt, wo es lang geht, sondern du gibst ganz sanft mit, du reagierst ganz sanft mit, aber in aller Sanftmut sagst du eben, so machen wir das jetzt. Ja. Und so ist es jetzt. Und in aller Sanftmut sagst du, ja, also jetzt hier in dem Glory House, da bin ich der Leiter und deswegen, irgendjemand muss ja der Leiter sein und irgendjemand muss ja auch irgendwann mal sagen, wo es lang geht und deswegen sage ich, jetzt machen wir es so. Ja. Aber in Sanftmut eben. Ja. Wenn es sehr dominant sagst zu einem Dominanten, dann hat er ein Problem. Die ganze Sache mit dem Umgang mit Menschen ist eigentlich recht einfach, sondern es ist wirklich, der Punkt ist die Liebe. Und wenn wir merken, jemand reizt uns, dann müssen wir uns einfach ausstrecken und sagen, Herr, lass mich diesen Menschen noch mehr lieben. Und die Liebe, die macht uns total souverän und aus der Souveränität, also durch die Liebe kommt Souveränität und aus der Souveränität sind wir souverän und dadurch kommt genau das hervor, was auch dieser schwierige Mensch braucht. Das ist also, die Liebe ist die Lösung, anders geht's nicht, ja. Was zum Beispiel die Liebe auch überhaupt gar nicht ist, die Liebe ist nie ironisch mit Menschen. Sie ist nie sarkastisch. Jede Form von Sarkasmus im Umgang mit Menschen, das sollte es ganz völlig streichen, ne? Also Menschen signalisieren, dass du sie nicht ganz für voll nimmst oder so, indem du ironisch bist oder ihr Verhalten sarkastisch kommentieren, ja. Das bringt sie auf. Ja. Und somit löst das Problem nicht. Ja. Manche denken, indem man sarkastische Bemerkungen macht über das Verhalten von Menschen, dann wird denen bewusst, wie blöd sie sind. Aber das ist nicht so. Sondern denen wird eher, den sagt dann eher was, wie blöd du bist. Und, und damit hast du verloren. Ja. Genau. Gut, ja, das ist also ein weites Thema. Wie gesagt, da merkt ihr schon, da können wir schon nochmal einen Abend drüber machen zu dem Thema. Genau. Gut. Dann wäre praktisch jetzt an dem Punkt, wenn du es jetzt wieder vom Glory House Ablauf siehst, du hast ja diesen Ablauf des Glory Houses immer noch vor Augen, wir haben jetzt die Lektion des Tages durchgenommen, dann käme jetzt der Bekehrungsaufruf, das heißt, es gibt jetzt die Gelegenheit, wenn du noch nicht entschieden bist, kannst du dich jetzt noch entscheiden, kannst du Jesus annehmen, dann gibt es ein Übergabegebet, für die Leute wird gebetet, dann wird eine Sammlung eingenommen, ja. Halleluja, das machen wir auch, aber das machen wir heute, machen wir es am Schluss, weil ich möchte noch andere Sachen mit euch besprechen, das machen wir heute am Schluss. Aber das käme praktisch jetzt beim Glory House und dann käme das Gebet für Kranke und Gebundene, Handauflegung, Zeugnisse, was passiert ist, Einladung zum nächsten Treffen, Schlusssegen und dabei, wie gesagt, bei der Einladung fürs nächste Mal kann man immer wieder auf diese Flyer hinweisen, die sollten immer in deinem Glory House ausliegen, deine Glory House Flyer, dann können die Leute die mitnehmen und können sagen, jawohl, mit denen lade ich ein, ja. Und genauso ist dann im Anschluss an den Abend, wenn sich Leute bekehrt haben, ich weiß nicht, habt ihr das vorne am Tisch mitgenommen? Da gibt es diese Kärtchen, das sind die Kärtchen für Leute, die wir auch hier in der Gemeinde verwenden, wenn Leute sich bekehrt haben, beim Aufruf nach vorne kommen und dann im Nachhinein gementort werden, oben im Raum. Um einfach Kontakt aufzunehmen zu Leuten, die neu sind, sind diese Kärtchen hilfreich. Ja, das kannst du mit denen ausfüllen, Name, Vorname, Telefon, Straße, E-Mail, Wohnort, Bemerkungen, da kann man Gebetsanliegen reinschreiben, die Personen haben. Man kann auch das Alter aufschreiben, was sie dir einfach an Informationen bereit sind zu geben. Wir tun nicht die Leute auspressen oder so und sagen jetzt, ja, bitte hier vollständig ausfüllen oder so, sondern wenn sie einfach offen sind, wenn sie einfach sagen, ja, ich möchte weiter in Kontakt bleiben, dann kannst du sie das auch selber ausfüllen lassen, dieses Kärtchen. Das heißt, jeder Glory Host Leiter sollte einfach auch einen Stapel von diesen Kärtchen haben für dann im Anschluss. Das ist dann aber erst, wenn das Glory Host praktisch mit dem Schlusssegen beendet ist, beziehungsweise der gemütliche Teil begonnen hat. Ne? Also wenn dann eben Knabbern, Essen, Gespräche noch sind, das wäre dann praktisch die abschließende Phase. In der Zeit kannst du solche Kärtchen ausfüllen mit Leuten, die neu sind, auch Leute ansprechen, in einer lockeren Art und Weise, jetzt nicht da ganz als Leiter nur geschäftig rumlaufen, oh, ich brauche nur deine Telefonnummer oder so irgendwas, sondern einfach so, dass es locker sich ergibt halt. Ne? Okay. Gut, wenn das Glory House dann beendet ist, davon gehen wir jetzt mal aus, dann kommt zum Abschluss praktisch, setzt du dich hin am Ende von dem, am besten machst du es gleich am Ende des Abends und füllst diesen Bericht aus. Ja? Von jeder Glory House Veranstaltung wird ein Bericht gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass du da zwei Seiten schreiben musst, sondern das ist einfach ein Formular, das du ausfüllst. Du kannst es mal hernehmen, ich erkläre es dir mal ganz kurz, dann hast du schon mal einen gewissen Überblick. Es ist ganz einfach, das ist in 5 Minuten ausgefüllt, das ist nicht das Problem. Und da wäre es auch wichtig, dieses Formular dann spätestens bis Donnerstag, dann, also wenn Dienstag Glory House ist, spätestens bis Donnerstag derselben Woche in der Gemeinde entweder abzugeben oder per E-Mail einfach an info@glorylife.de zu schicken. Ja? Sodass wir einfach immer schon im Laufe der Woche den Überblick haben, was ist in den Glory Häusern abgelaufen, ja? Beziehungsweise wie sieht es aus. Ja? Genau, kann man einscannen dann zum Beispiel per E-Mail, ja. Oder halt am Donnerstag mitbringen. Also, da trägst du ein, den Ort, das Datum, damit ist klar, um welches Glory House es sich handelt, ja, weil der Ort bestimmt ja immer das Glory House. Ort, Datum, dann was war das Thema des Abends, das ist ja immer das vorgegebene Thema, das ist klar, aber weiß man sofort, okay, das ist die Woche gewesen und da war das Thema. Dann trägst du ein, wer der Leiter ist, das bist du, Lobpreisleiter, falls es einen gab. Wir haben ja schon gesagt, wenn in einem Glory House am Anfang kein Lobpreisleiter vorhanden ist, der jetzt Gitarre spielen kann, Keyboard spielen kann oder sonst irgendwas, dann kann man den Lobpreis auch so drei Lieder würde ich eher machen, 3 Lieder mit der CD von der Irina machen, ja, ich gehe den Weg. Und dann, genau, und dann beten, dass zusätzliche Gitarristen, Keyboarder und so weiter hervorkommen. Das Beste ist natürlich, wenn es live ist, aber man kann es natürlich auch, also es soll nicht ein Glory House daran scheitern, dass jetzt keiner ein Instrument spielt. Deswegen gibt es eben auch die Möglichkeit, es über CD abzuspielen. Valerie? Mal nicht Gitarre spielen bei dieser Gruppe für junge Erwachsene und dann haben wir es einfach so gemacht, dass wir a cappella gesungen haben, also und wenn man dann dazu klatscht oder irgendwie noch Percussion Sachen hat, also irgendeine Rassel oder irgendwie sowas oder so ein Dings da, dann hat es eigentlich, das kam eigentlich auch echt gut. Das hat nochmal was Besonderes. Also ja, genau, einfach so ein paar Percussion-Sachen, um die Sache ein bisschen zu füllen. Und da muss man nicht riesig Instrument spielen können. Wir haben dann so gesungen und das hat auch gut geklappt, gell? Ja. Es hat ja auch was Besonderes irgendwie. Ja. Ja. Ja, super. Gute Idee, ja. Kann man auch. Flöte, genau. Mundharmonika. Akkordeon. Ja, also deine Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Ja? Das trägst du dann alles bei Lobpreisleiter ein. Da trägst du ein den Lobpreisleiter oder du trägst ein CD oder du trägst ein A Cappella. Ja? Was auch immer halt passiert ist. Ja? Gut. Und dann gibt es noch ein Feld, das kannst du auch ausfüllen, von anderer Person übernommener Part. Das heißt, wenn du einfach mehr und mehr auch andere freisetzt in deinem Glory House, dass sie einzelne Teile, zum Beispiel, sei es mal das Anfangsgebet, so wie heute die Milada das Anfangsgebet gemacht hat, oder den Übergang am Ende des Lobpreises, oder auch die Lektion vielleicht mal jemand anders übernommen hat, oder vielleicht aufgeteilt worden ist die Lektion, dass die erste Hälfte der Lektion der eine gemacht hat, die andere Hälfte der andere, beim Ehepaar vielleicht auch, dass der eine und der andere gemacht hat, oder auch eben, dass die Lektion von einem anderen Mitarbeiter gemacht wurde, dann trägst du das in das Feld ein. Es können also auch mehrere, da können also auch mehrere Parts und mehrere Namen drinstehen. Das Feld ist zwar relativ klein, aber das kriegst du schon hin. Kannst dann eintragen, da trägst du dann ein, was ich, Heilungsdienst war heute der, Begrüßung hat der gemacht. Alles, was halt außer Lobpreisleitung und Leitung ist. Ne? Okay, dann trägst du die Besucherzahl ein, also die komplette Besucherzahl, sprich inklusive dir und Mitarbeiter und so weiter, eben wie viele Leute waren in deinem Glory House. Dann trägst du ein, wie viele Neubesucher waren da, das heißt, wie viele waren wirklich zum ersten Mal da, ja, weil das auch immer interessant ist zu sehen. Ja. Und dann trägst du ein, Anzahl der Personen, die auf den Bekehrungsaufruf reagiert haben. Wenn du natürlich jetzt einen Abend hast, wo du siehst, da ist jetzt niemand da, der noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hat, dann musst du natürlich keinen Bekehrungsaufruf machen, das ist klar. Also du machst natürlich nur einen Bekehrungsaufruf, wenn du siehst, da sind auch Leute da, die dafür in Frage kommen. Und dann trägst du ein, wie viel darauf reagiert haben. Dann trägst du ein, das ist jetzt auch nochmal eine wichtige organisatorische Sache mit der Sammlung, weil das muss korrekt laufen, auch von den Unterschriften her und so weiter. Du trägst ein, erstens die Sammlung in bar. Da bekommt jeder Glory Host leider, das teilen wir das nächste Mal dann aus, so einen Zettel, den auch die Ordner hier bei uns im Gottesdienst verwenden, wo genau eingetragen wird, die Sammlung, die verschiedenen Beträge, da wird dann genau eingetragen, 2x20 €, 2x10 €, 50x5 € oder wie auch immer, werden die Scheine, die Münzen und so weiter werden eingetragen. Der Gesamtbetrag wird eingetragen und diese Sammlung, diese Barsammlung wird von 2 Personen unterschrieben. Das ist zu deiner eigenen Sicherheit, dann kann niemand sagen, du hast irgendwas unterschlagen oder so, sondern du lässt es jemand anders noch zählen am Schluss, dein Stellvertreter oder dein wen auch immer, einfach eine zweite Person, vielleicht nicht gerade dein Ehepartner, weil dann kann man sagen, steckt unter einer Decke, aber im wahrsten Sinne des Wortes. aber einfach noch eine zweite Person, die nochmal drüber schaut, das nochmal nachzählt, dann unterschreibt, also 2 unterschreiben das und das schreibst du da rein. Diese Sammlung, die in bar eingesammelt wird, die wird dann von dir bei der nächsten Gelegenheit, wenn du hier in der Gemeinde bist, wird es einfach in einem Umschlag dann hier in den Eimer reingetan. Ja. Es läuft auch jetzt schon so, zum Beispiel Milada, die machen auch immer in Augsburg eine Sammlung freitags und dann bringt sie immer sonntags, bringt sie den Umschlag von Augsburg mit und tut den einfach, da steht das, dann ist dann der Zettel drin, wo das abgerechnet ist, wo drauf steht, wie viel war die Sammlung. Und das wird dann da in den Eimer getan. Dann ist das alles korrekt, wird auch entsprechend verbucht. Und niemand kann von der Sammlung Pizza essen gehen. genauso trägst du ein, wie viel waren die Spendenzusagen. Also du zählst die Spendenzusagen zusammen. Und die kannst du auch in den Umschlag der Sammlung dann mit reintun. Ja. Das tut man immer getrennt aufführen, ja? die Spendenzusagen und die Sammlung in bar. Weil die Spendenzusagen zum Beispiel sind natürlich für unseren Kassierer zunächst mal uninteressant, weil die kann er ja nicht abrechnen. Ja? Also die Barsammlung ist das Entscheidende für den Kassierer, deswegen in diesen muss es aufgeteilt sein. Ja, ja, klar. Genauso wie hier im Intensivabend und so weiter. Ja. Genau, für Leute, die halt es gerne so machen wollen, das muss man halt erklären, was es damit auf sich hat. Aber das kann man schon machen. Und dann gibt es ein großes Feld, ne, das größte, Zeugnisse vom Heilungs- und Befreiungsgebet. Da kannst du also reinschreiben, was weiß ich, 3 Tote auferweckt, 5 taube Ohren geöffnet und was auch immer, 6 blinde Augen. Ja? Das kannst du da eintragen. Und dann gibt es noch eine Rubrik, besondere Vorkommnisse. Da kannst du alles reinschreiben, was dir sonst noch wichtig erscheint, was in dem Abend war, was weiß ich. Mann schrie 20 Minuten lang dämonisch oder was auch immer. Ich gelobe in Zukunft, meine Autorität wahrzunehmen. Oder was auch immer. Was dir eben wichtig erscheint, kannst du dann unter besondere Vorkommnisse. Da kannst du natürlich dann auch, wenn dir der Platz nicht reicht, kannst du natürlich auch einen zusätzlichen Zettel mit anfügen, ist klar. Und kannst die Dinge eintragen. Ich hatte noch für Anfang, für jedes Glory House, sind ja Herrlichkeitshäuser und für jeden Leiter einfach wichtig, wirklich lade bewusst die Herrlichkeit Gottes ein, die Engel, setzt die Engel Gottes frei, dass sie aktiv werden an dem Abend, dass du wirklich bewusst, es ist kein natürlicher Abend, sondern es ist ein übernatürlicher Abend, wo den Menschen übernatürlich gedient wird, wo du übernatürlich einfach geleitet bist, wo die Engel ihren Dienst tun. Und ich glaube, das wird nochmal ganz anders. Also es ist wirklich, manchmal vergesse ich es, aber jedes Mal, wenn ich das bewusst mache vor dem Gottesdienst, ist es immer stärker. Es macht einfach was aus. Sie wollen aktiviert werden, sie wollen freigesetzt werden im Namen Jesus, Wolke der Herrlichkeit, all um uns rum und dann nochmal bewusst die Herrlichkeit. Das macht wirklich einen Unterschied, total. Absolut, ja. Ja, wie bereitest du dich vor auf ein Glory House? Dadurch, dass der Ablauf ja ziemlich genau vorgegeben ist, auch zeitlich, musst du das ja nicht jedes Mal neu vorbereiten, sondern du kannst einfach immer wieder auf diesen Ablauf, du kannst es immer wieder bewusst machen, wie ist der Ablauf, wie ist es zeitlich. Auch der Ablauf mit der Zeit kriegst du mehr und mehr ein Gefühl auch, wie du das handeln musst, sodass du in diesem Zeitrahmen bist. Wir haben ja hier auch schon ein paar Probe-Glory-Häuser durchgeführt. Wir werden das nächste Mal, wenn wir uns wieder treffen, am 7. März treffen wir uns ja nochmal vor, bevor die Glory-Häuser starten. Da werden wir dann das erste Glory-House, die erste Lektion, die wir machen, dann am 14., werden wir hier probeweise machen. Ja? Also was heißt probeweise? Wir werden einfach hier ein Glory-House machen mit der ersten Lektion. Das heißt, werden wir gleich einteilen, wer dann was macht. Das heißt, da könnt ihr nochmal richtig das mitkriegen, auch wie das läuft vom Ablauf her. Und dann kriegst du mehr und mehr ein Gefühl für den Ablauf. Das heißt, das hast du dann mehr und mehr drin. Das Einzige, worauf du dich dann noch intensiv vorbereiten musst, gut, was heißt das Einzige? Sagen wir so, du musst dich natürlich geistlich vorbereiten, du musst dich innerlich, ziehst die Salbung, du ziehst die Heilungssalbung, du ziehst die Wunder. Wie die Irina gesagt hat, du setzt die Engel frei, du betest für die Menschen, du betest, dass Menschen sich bekehren, dass Menschen verändert werden. Ja? Also du bereitest dich im Gebet vor, du bereitest dich damit vor, dass du Zeit mit Gott einfach hast, dich inspirieren lässt von Gott, auch dir vielleicht im Vorfeld schon Eindrücke geben lässt, wo du empfindest, das will der Heilige Geist heute Abend ganz besonders machen oder ein Wort der Erkenntnis vielleicht im Vorfeld, wo der Heilige Geist dir zeigt, heute Abend wird jemand geheilt werden von, was weiß ich, Karpaltunnelsyndrom oder so irgendwas. Ja? Und dann lässt du dich im Vorfeld dafür inspirieren, machst dir Notizen, was er dir gezeigt hat. Also nimm dir Zeit vorher, es muss nicht direkt vor dem Abend sein, aber am besten irgendwann im Lauf des Tages oder auch schon ein paar Tage vorher. Nimm dir einfach Zeit, wo du bewusst mit dem Heiligen Geist diesen Abend durchgehst sozusagen. Ja? Also dich bewusst ziehst auch in diesem Abend. Ja? Nicht, dass du dann erst an diesem Abend dastehst und sagst, oh, ich muss noch mal auf meinen Zettel gucken, was kommt jetzt als nächstes oder so. Ja? Sondern wo du bewusst einfach diesen Abend im Geist mit dem Heiligen Geist durchgehst. Natürlich kannst du deinen Zettel hinlegen an dem Abend, du kannst auch mal draufschauen, aber du bist dann einfach in diesem Fluss drin. Ja? Das ist wichtig, dass du aus diesem Fluss heraus das tust. Genau das Gleiche gilt eben auch für die Lektion. Die Lektion ist ja auch vorgegeben, die bekommst du rechtzeitig vorher. Entscheidend ist nicht so sehr, dass du diese Lektion im Verstand verstanden hast vollkommen, sondern entscheidend ist, dass du im Geist diese Lektion aufgenommen hast, dass du im Vorfeld ein Gefühl dafür hast, was möchtest du geistlich rüberbringen. Ja? Und du hast, obwohl die Lektion ja vorgegeben ist vom Thema her, hast du trotzdem die Freiheit des Heiligen Geistes, bestimmte Dinge mehr zu betonen, andere weniger zu betonen, so wie du es einfach vom Fluss des Geistes her empfindest, was wichtig ist auch für die Leute. Die Lektionen sind auch immer so angelegt, dass sie sehr umfassend das Thema auch darstellen. Das heißt, du wirst allein aus Zeitgründen nicht unbedingt jeden Punkt ganz ausführlich behandeln können. Es geht also nicht darum, auf keinen Fall wollen wir, dass die Lektionen einfach nur vorgelesen werden oder nur runtergelesen werden, das Thema, sondern es geht wirklich darum, dass geistliche Substanz rübergebracht wird. Und dazu ist es wichtig, dass du dich vorher mit der Lektion beschäftigst, geistlich beschäftigst. Ja. Das heißt, eigentlich diese Lektion, das Thema muss zu deinem eigenen Herzensthema werden, so dass du vom Herzen her sprechen kannst. Du hast zwar das Ding vorgegeben, aber du sprichst es von deinem Herzen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Die Leute haben nicht das Gefühl, ja, der macht jetzt irgendwie eine Lektion, die der Pastor vorgegeben hat, sondern die Leute haben das Gefühl, du sprichst von deinem Herzen zu ihnen. Natürlich wissen sie oder sehen sie, wenn sie in anderen Gloryhäusern rumhören, hören sie natürlich, dass überall das gleiche Thema behandelt wird. Klar, aber das spielt keine Rolle. Das stärkt uns auch, weil das wieder Einheit ist. Ne? Aber du sprichst von deinem Herzen. Ja, das ist ganz wichtig. Und da hat natürlich jeder auch ein bisschen anderen Stil. Der eine guckt vielleicht mal ein bisschen mehr auf die Notizen oder auf die Vorgaben, der andere ein bisschen weniger. Das ist auch nicht unbedingt das Entscheidende. Aber wichtig ist, dass es vom Herzen herüberkommt. Es gibt unterschiedliche Stile. Der eine ist mehr der Prediger, der andere ist mehr der Lehrer. Ja, das ist unterschiedlich. Die Salbungen sind unterschiedlich. Aber was letztendlich bei den Leuten hängen bleibt und was auch was bringt bei den Leuten, was rüberkommt, ist dein Herz. Ja. Sie werden nicht auf die Dauer zu dir ins Glory House kommen, damit du ihnen jedes Mal einfach eine Lektion vorliest. Das werden sie nicht machen, weil dann werden sie irgendwann sagen, hey, gib mir die Lektion selber, kann ich mir daheim durchlesen. Ja. Sondern es geht schon darum, dass du diese Substanz dessen, was da beinhaltet ist, verstoffwechselt hast und rüberbringst. Ja. Ja. Mit gewissen Schwerpunkten, die der Heilige Geist dich setzen lässt. So wie du es empfindest, aber trotzdem vom Grundprinzip her, dass das Ziel sozusagen der Lektion, so wie es vorgegeben ist, erreicht wird. Ja. Du hast ja jetzt ein paar Lektionen als Beispiele, ja, die wir die letzten Male durchgenommen haben. Einmal haben wir den Lebensstil des Glaubens gehabt, einmal hatten wir Kommunikation mit Gott und einmal hatten wir den Lebensstil des Gebens. Ja. Das sind drei Lektionen, die werden sicher auch irgendwann mal wieder kommen, auch wenn wir jetzt mit den Gloryhäusern beginnen. Und das kannst du dir ja mal anschauen und kannst einfach mal innerlich schauen, wie würde ich das jetzt rüberbringen? Was wäre da wichtig? Kannst du dir auch mal selber halten. Stell dich mal vor den Spiegel, halt mal selber eine Lektion. Stell dir vor, da sitzen ein paar Leute vor dir. Oder tu dich mit jemandem zusammen. Irgendjemand sagte mir schon, dass er sich gegenseitig das Glory House gelehrt hat. Wer war das? Irgendjemand sagte das. Ah, genau, du hast deinen Eltern. Okay. Du hast eine Lektion deinen Eltern probeweise weitergegeben. Super, das machen sie sicher gesegnet. Ja, und war erfolgreich. Ja, super, sehr gut. Super. Super, also das kannst du auch machen. Du kannst auch einen anderen Glory House Leiter nehmen und sagen, hey, treffen wir uns mal und dann können wir uns mal gegenseitig die Lektion halten, zum Beispiel. Ja, also kein Problem, gerne. Ja, wir sind trotzdem vom Geist geleitet, aber Übung macht den Meister. Also ich sage immer so, du musst dich immer so vorbereiten auf den Dienst, wie wenn alles von der Vorbereitung abhängen würde und du musst dann nachher deinen Dienst tun, wie wenn es die Vorbereitung gar nicht gegeben hätte. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, du bist dann im Währenden abhängig vom Heiligen Geist und trotzdem hast du vorher so vorbereitet, dass es verinnerlicht hast, was du rüberbringen willst. Okay, gut. Ja, habt ihr jetzt an dem Punkt noch irgendeine Frage? Ihr dürft ruhig eine Frage stellen, das ist nicht verboten. Es gibt keine dummen Fragen. Ist euch das ungefähr so vor Augen? Steht euch das ungefähr so vor Augen, wie das Ganze gedacht ist? Ja? Also auch die jetzt neu dabei sind, steht euch das so ein Stück weit vor Augen? Könnt ihr euch das vorstellen? Tanja? Also wenn man jetzt so konkrete Fragen hat über den Ablauf oder so, dann kann man sich dann immer auch während der Zeit mit euch rücksprechen und so, dass man, wenn es so Details sind, vielleicht sind ja bei jedem sind ja die Voraussetzungen so ein bisschen anders und so. Dann, Ihr könnt jederzeit auf uns zukommen. Das Prinzip ist, dass immer du machst und wenn du irgendwo nicht weiterkommst, dann sind wir da. So. Oder wenn du irgendeine Frage hast oder irgendwas, ne, dann sind wir immer jederzeit da. Die Fragen? Ja, persönlich einfach, per E-Mail. Wir machen es ja auch so bei den Glory House Leitern, da machen wir es ja auch so, dass man, wie vorher bei Mentorkreis, auch Glory House Leiter, geben wir auch unsere Handynummer dann raus, sodass ihr auch anrufen könnt, jederzeit. Oder WhatsApp, genau. Facebook. Wir sind überall. Ihr findet uns überall. Twitter sind wir noch nicht. Ja. Instagram sind wir auch noch nicht. Milana? Ich habe nämlich aus Erfahrungen, dass am Schluss, also meistens kommt dann irgendjemand und will dann mit einem sprechen. Und jetzt diese. Genau, das irgendwie nimmt er einen ein und jetzt bin ich da und jetzt sollte ich dann irgendwo das alles ausfüllen. Und dann, ich habe das dann dem Wolfgang gegeben, dass er es dann für mich macht. Also es war nicht so viel drin, aber das war eigentlich fast immer, dass dann immer irgendjemand kommt und will was. Du meinst jetzt insbesondere ausfüllen, die Sammlung? Ja, genau, weil es dann einfach, also bei uns ist es so, dass es dann in anderem Raum ist, das heißt, alle wollen nach Hause gehen und ich will doch nicht alleine bleiben, weil es dann also schon ein bisschen abgelegen ist. Ja, dann ist das sinnvoll, wenn du es an jemanden delegierst auch, ne? Das ist klar. Also es ist immer gut, Sachen zu delegieren, weil immer wenn du was delegierst, kommt jemand anders wieder hervor, ne? Und dein Wichtigstes ist natürlich in dieser Zeit der Gemeinschaft am Schluss, ist natürlich dein Wichtigstes möglichst, ich sag mal, geistlich geführt, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ja. Und da muss man natürlich auch dann abwägen. Es gibt manchmal Leute, die wollen immer mit dir reden, ne? Aber es ist gar nicht immer dran. Ja? Aber die würden dich jeden Abend vereinnahmen. Ne? Du hast einen Fall, vielleicht ein schwieriger Fall und so weiter, die will immer mit dir reden oder der will immer mit dir reden. Und da musst du einfach irgendwann mal sagen, du, ich muss jetzt heute noch mal mit dem reden. Da musst du dich auch loseisen. Das ist auch die Stärke eines Leiters, zu sagen, hey, ich habe noch was anderes auch zu tun. Oder wir sehen uns am Sonntag nach dem Gottesdienst oder wie auch immer. Ja? Genau. Dann müssen sie schon zum Gottesdienst kommen. Ja? Kannst am Sonntag mit mir zum Gottesdienst fahren, im Auto können wir uns unterhalten. Ja. Also so musst du dann natürlich auch, je größer die Gruppe ist, musst natürlich deine Zeit ein bisschen strategisch verteilen auch und natürlich sicherstellen, dass du dann nicht an jedem Dienstagabend immer mit der gleichen Person hinterher nur redest und alle anderen sitzen da und mümmeln vor sich hin und denken sich, oh, ich habe nie was vom Leiter, ne? Weil der sitzt immer mit dem einen Fall immer in der Ecke. Ne? Ja, klar. Genau. Ja, noch eine Frage. Ja, ich stelle mir so vor, also es ist auch erleichternd, wenn man wirklich also diesem Geist abgeben können, auch wenn jetzt Leute nicht mehr kommen oder negativ reagieren, dass man das nicht auf uns oder persönlich, ja, sondern da irgendwie die Freiheit auch haben im Geist. Der Punkt ist ja immer der, du stehst für Jesus. So wie er ist, so bist du in dieser Welt. Und Jesus hat ja sogar gesagt an einer Stelle, wenn sie euch ablehnen, lehnen sie mich ab. Ja? Und damit ist es dann auch seine Sache, damit umzugehen. Also ich muss mich nicht abgelehnt fühlen, nur weil jemand nicht mehr zu mir kommt im Kreis, zum Beispiel. Ja? Auch du musst dich auch nicht abgelehnt fühlen, wenn jetzt jemand sagt, Tanja, ich gehe jetzt doch, was weiß ich, zu Göckings im Kreis oder so. Verstehst? Weil wir sind nicht im Wettstreit, wir sind alle Söhne. Und unsere Identität hängt nicht davon ab, wie erfolgreich wir im Äußeren sind, sondern wir sind Söhne. Erfolgreicher kann man eh nicht werden als ein Sohn. Mehr kann man nicht werden. Das heißt, du bist nicht im Wettstreit, du bist nicht da, du musst nichts beweisen, du musst nicht eben. Und du darfst es nicht persönlich nehmen, wenn Leute gegen dich gehen oder Leute auch negativ vielleicht mal sind oder sagen, oh, das war totale Scheiße hier oder so. Ja. Kann ja sein, ne? Kann ja sein, ne? Darf's nicht persönlich nehmen, ne? Das sind so die Herausforderungen, wo ich vorher gesagt habe, die du immer mal haben wirst. Ne? Die hatte Jesus ja auch. Jesus musste ja ständig auch damit umgehen. Die einen haben alles stehen und liegen lassen und sind ihm nachgefolgt bei Jesus. Ne? Und die anderen, die sind gegangen. Ne? Das hatte Jesus immer. Ne? Einmal hat er eine Phase gehabt, da sind ziemlich viele gegangen. Und hat er zu seinen engsten Jüngern gesagt, wollt ihr vielleicht auch gehen? Das heißt, der hatte keine Angst jetzt vorm Verlassenwerden. Ne? Also wenn du noch irgendwie Angst hast, verlassen zu werden oder Angst vor Ablehnung oder so hast, dann wirst du freigesetzt, spätestens wenn du Glory House Leiter bist. Das ist ja gut, gute Art und Weise, frei zu werden. Ja. Der Dienst an Menschen ist die beste Möglichkeit, frei zu werden von Dingen, die noch in deiner Seele sitzen. Wichtig ist halt immer, dass du belehrbar bist selber und belehrbar bleibst, dass du sagst, ja Herr, ich möchte mich verändern lassen von dir und nie in so eine stolze Position kommst, wo du sagst, ich weiß alles, ich kann alles und deswegen mir kann keiner was. Das ist nicht die Art und Weise, wie du dich schützt, ja, sondern du bleibst weich, du bleibst belehrbar und gleichzeitig machst du dir immer wieder bewusst, wenn irgendwann was gegen dich oder eben gegen den Kreis oder gegen den Dienst geht, dann kannst du es immer eine Stufe weitergeben, ja. Kannst immer zu Jesus geben. Du kannst auch uns weitergeben, wenn du selber nicht klarkommst mit Jesus, kannst du es auch uns sagen, dann können wir es dann wieder weitergeben. Manchmal braucht man so ein Zwischenglied, um es dann wieder weiterzuschieben. Ja, das gibt es auch. Und das kannst du dann tun. Aber entscheidend ist das Ergebnis, dass du nachher die Sache nicht trägst. Du bist nicht derjenige, der den Kreis letztendlich trägt. Ja, du betest, du bereitest dich vor, du liebst, du lässt dich verändern, du lässt dich inspirieren und so weiter. Und dann lässt du es los und sagst so, Herr, jetzt gießt du deinen Geist drauf aus. Wie heißt es? Er gießt seinen Samen, er gießt seinen Geist aus auf unseren Samen. Wir säen den Samen und er gießt den Geist drauf. Das ist das Entscheidende. Und wer das will, der wird extrem gesegnet sein. Und wenn jemand mal sagt, nee, will ich nicht, dann segnen wir ihn auch und dann geht er weiter. Aber es werden eh die meisten wollen. Also du darfst jetzt nicht erwarten, dass alle da jetzt da kommen, total negativ sein werden. Also. Oder Milada, du machst ja auch schon länger eine Gruppe. Oder so viele Leute, die hinterher dich gegen dich gehen können, gibt es ja gar nicht, oder? Ja. Genau, und gehen wieder mal. Und dann will ich halt nicht so viel. Und wenn ich dann Gemeinde habe, die 150 Leute hat. Wollen Sie da auch hingehen, ja. Ja gut, wie gesagt, das macht ja dann nichts. Ne? Das wächst, bei dir wächst, das ist super. Genau, unbeleidigbar, genau. Das ist eine gute Sache, ich bin unbeleidigbar. Ja, und wenn Sie mehr Leute treffen wollen, dann sollen Sie sonntags hierher kommen, dann haben Sie auch 150 genau. Leute. Genau. Gut. Ja. Du hattest ja vorher gesagt, dass wir eigentlich wollen, dass jeder, der jetzt hier auch in die Gemeinde kommt, in irgendein Glory House geht. Heißt es, dass sich das jeder selber einfach aussucht und mal hier und da hinschaut und mal so guckt, was ihm dann am besten gefällt oder wie? Wie handhabt man das dann auch selber, wenn man jetzt Leiter ist? Ja, also was wir nicht wollen, wir wollen nicht irgend so ein Schema oder Unfreiheit, jetzt, dass man irgendwas einteilt, du gehst jetzt dahin. Wir wollen das auch nicht an einen bestimmten Ort binden, dass man sagt, okay, jeder im Umkreis von diesem Glory House muss dahin gehen und sobald du in einem anderen Umkreis bist, musst du in das Glory House gehen. Sondern es soll sich ja durch die Beziehung, also Verbindung, die geistliche Verbindung, soll sich das Ganze ja bilden. Das heißt natürlich, jeder in der Gemeinde ist frei, dahin zu gehen, wo er das empfindet. Du bist als Leiter natürlich auch frei, jemand zu sagen, ich will dich nicht. Ja, muss auch, also im Extremfall. Die Freiheit ist immer beidseitig. Ich sage auch immer, bei uns in der Gemeinde, jeder ist frei, zu uns in die Gemeinde zu kommen, aber im Extremfall bin ich auch als Leiter frei zu sagen, hey, mit dir nicht mehr, bitte. Bitte nicht mehr hier in unseren Räumen. Ich meine, das kommt extrem selten vor. Das habe ich in den letzten 5 Jahren vielleicht einmal gemacht. Aber trotzdem, diese Freiheit ist immer beidseitig. Das heißt, weil manche haben die Vorstellung, okay, ich als Teilnehmer bin immer frei, aber der Leiter, der muss eigentlich nach meiner Pfeife tanzen und das funktioniert natürlich nicht. Sondern der Leiter ist auch frei. Ja. Das heißt, der Leiter ist frei zu sagen, hier bei mir läuft so. Ja. Und insofern wird sich das eh automatisch ergeben, wer dann zu wem geht. Ne? Ich werde auch nicht als Pastor jetzt Druck machen in der Gemeinde und sagen, wer ist hier noch nicht in dem Glory House, bitte mit gesenktem Haupt antreten oder so. Sondern ich werde es einfach den Leuten empfehlen, dabei zu sein, weil es einfach für sie eine super Möglichkeit ist, um einfach auch in ihren Gaben freigesetzt zu werden. Aber das Allerwichtigste ist, dass durch die Glory Häuser neue Leute gezogen werden. Das ist das Allerwichtigste. Es geht mir jetzt nicht in erster Linie darum, mit den Glory-Häusern alle Leute in der Gemeinde unterzubringen. Deswegen sage ich auch nicht jetzt, wir brauchen jetzt, sonst würde ich jetzt eh sagen, jetzt würde ich am Anfang eigentlich sagen, ja, wir brauchen jetzt mal mindestens 15 Glory-Häuser, damit wir überhaupt erstmal alle, die zu uns in den Gottesdienst kommen, überhaupt unterbringen. Aber mir geht es nicht um eine Unterbringung, weil Glory-Häuser sollen nicht Aufbewahrungsanstalten für Söhne sein, sondern Glory-Häuser sollen Zurüstungsorte und Ausstrahlungsorte in ihre Umgebung sein. Ja? Und jeder, der da Freudigkeit hat, mitzumachen, ist herzlich willkommen und das ermutige ich und das setze ich auch frei und dafür bete ich auch und das sage ich auch den Leuten, aber wir werden niemanden zwingen oder drängen oder sagen, das wäre jetzt schon wichtig, du kannst nicht bei uns in der Gemeinde sein, wenn du nicht in einem Glory House bist. Das ist Quatsch. Ne? Manche haben ja auch terminliche Gründe, warum sie vielleicht zum Beispiel Dienstag nie können oder so, das kann auch sein. Ne? Beruflich, Schicht oder was auch immer. Ne? Also da können wir nicht den Druck oder Zwang machen, aber je mehr da integriert sind, umso mehr freue ich mich natürlich. Wobei, wie gesagt, am allermeisten freue ich mich, wenn ich einfach sehe, dass neue Leute dadurch angezogen werden. Also wenn du ein, zwei weniger von der Gemeinde bei dir hast und dafür drei neue andocken, weil einfach noch mehr Platz ist, dann ist es noch besser. Ja. Also denk jetzt nicht, okay, ich muss jetzt gucken, ich muss in der Gemeinde rumschauen, dass ich jetzt einmal mein Glory House voll kriege. Ja? Komm du noch zu mir, damit ich immer meine 10 Leute da sitzen habe und mich gut fühle, gucke ich, dass ich ja die Leute aus der Gemeinde da alle zu mir reinwink, sondern das Ziel ist schon, möglichst neue Leute zu erreichen. Aber natürlich brauchst du auch, um neue Leute zu erreichen, brauchst du Mitarbeiter auch im Glory House, die dich unterstützen. Du brauchst Leute, die schon ein bisschen wo sind. Ne? Natürlich, wenn du jetzt ein totaler Evangelist bist, hast du auch kein Problem, nur mit Ungläubigen das zu beginnen. Das ist auch gut. Ne? Aber es macht das Ganze natürlich stärker und einfacher, wenn du auch schon Leute hast, die schon gläubig sind. Ne? Und schon dabei sind. Und deswegen hängen wir ja die Liste auch aus. Ne? Die Leute können sich das anschauen. Ich finde es auch jetzt schon ganz gut von der regionalen Aufteilung her, was wir momentan haben, ist schon ganz gut. Wir haben einige mehr so hier in dem, sag ich mal, in dem nördlichen Bereich von unserer Gemeinde, also Stuttgarter Raum, Holzgerlingen, Chemnat und so weiter, Stuttgart direkt. Und dann haben wir einige mehr im südlichen Bereich, wo wir ja früher stärker waren als Gemeinde, Gommaringen, Kusterdingen, Wankheim und Schönberg, genau. Ja, so. Das Kusterding ist Wankheim, ja, genau. Tübingen und so weiter. Also das heißt, wir haben die Südschiene und wir haben die Nordschiene. Wir haben also aus dem ganzen Großraum Stuttgart oder im ganzen Großraum Stuttgart schon ein bisschen das platziert. Das hat der Heilige Geist gemacht, das haben wir nicht jetzt uns vorgenommen, aber das sieht man jetzt einfach, dass es da ist. Und es wird sich sicher immer noch weiter und gleichmäßiger verteilen. Und ja, das ist eine super Sache. Genau. Tanja? Kann man dann da auch mal noch einen Aufruf machen, dass die anderen auch werben sozusagen, also die da in der Nähe wohnen, dass man das nochmal sagt oder auch, dass man, dass wenn man sich berufen fühlt, dass man dann auf die Glory House Leiter zugeht, wenn man da was mitmachen will, dass sich das vielleicht auch im Vorhinein schon ein bisschen formiert oder so, dass man, so wie ich es gesehen habe, Marion ist ja auch bei der Astrid dabei oder so, dass genau. Genau. Ja, auf jeden Fall. Das werden wir auf jeden Fall ermutigen, dass die Leute auf euch zugehen. Auch sich von euch, ihr habt ja dann die Kärtchen, auch die Einladungskärtchen mit eurer Adresse. Die können wir jetzt nicht alle auslegen, weil sonst müssen wir einen ganzen eigenen Tisch machen, nur mit Glory House Kärtchen. Für jedes Glory House ja ein eigenes Kärtchen. Aber die können auf euch zugehen und sagen, oh, ich wohne da auch bei dir in der Nähe und ich würde gerne dazu einladen. Und dann könnt ihr ihnen die Kärtchen geben, die ihr habt. Und dann können die einladen mit den Kärtchen. Also wir werden jetzt die nächsten Wochen, wir haben ja jetzt praktisch noch 5 Wochen Zeit, bis das erste Glory House beginnt von heute ab. Und das werden wir natürlich nutzen, um die Gemeinde auch zu mobilisieren, dafür Werbung zu machen. Ne? Und sich zu überlegen, wie kann ich Leute dahin einladen. Ne? Weil da muss ja nicht nur du als Leiter derjenige sein, der einlädt, sondern die Leute im Umfeld können ja genauso einladen. Ne? Egal, ob sie nachher selber in das Glory House gehen oder nicht. Ne? Selbst wenn sie nicht dahin gehen. Oder jemand arbeitet zum Beispiel jetzt in Kusterding irgendwo, ne, und sagt, wow, da bei der Arbeit, da habe ich einige Kollegen aus Kusterding. Ich wohne zwar, was weiß ich, in, keine Ahnung, in Silmingen, aber ich arbeite in Kusterding. Also mache ich dort Werbung mit den Kärtchen von der Tanja für das Kusterdinger Glory House. Was hat man denn von Materialien vor Ort? Also zum Beispiel, man sollte ja das den Flyer haben, herzlich willkommen in einem Gottesdienst des Glory Life Zentrums, dass die Leute sich auch ein bisschen Bild machen von Glory Life, weil auf den Einladungskärtchen steht ja momentan die Adresse nicht oder ein Aufbruch auch. Das ist ein guter Impuls, das müssen wir so organisieren, dass wir praktisch die Geschenke für Neue, die wir hier haben, dass wir die auch allen Gloryhäusern zur Verfügung stellen. Das heißt, jeder Gloryhouse-Leiter sollte eine bestimmte Zahl von Geschenken für Neue, ihr wisst die Geschenke für Neue bei uns mit den Bonbons dran, solche Geschenke für Neue sollte immer im Gloryhouse auch sein. Und gerade bei der Begrüßung, wenn ihr die Begrüßung macht, solltet ihr ja auch immer fragen, wer ist zum ersten Mal da. Das ist sowieso wichtig, am besten gleich am Anfang, weil dann fühlen sich die Leute gleich angenommen. Und dann kann man sagen, so, ihr bekommt ein Geschenk. Ja, und da sind dann die ganzen Infos schon drin. Kriegt ihr denn auch gleich einen Gutschein für eine CD, weil dann bräuchte man auch CDs zu Hause? Das können Sie am Gottesdienst abholen. Ach so. Ja, der Gutschein für die CD. das ist doch schlau, ne? Der Gutschein für die CD ist ja auf jeden Fall bei den Geschenken für Neuen drin, aber wie gesagt, den müssen Sie im Gottesdienst abholen, weil sonst müssen wir bei dir daheim dann noch einen CD-Laden anfangen, ne? Nee, das wird zu kompliziert. Büchertisch dann noch am besten und so. Ne? Ja. Wir brauchen ja dann auch die Texte zum Singen. Wenn jetzt Lobpreis gemacht wird, ja. Genau. Also genau, es gibt die Songbooks von der Irina zum einen. Und zum anderen. Wer macht das? Macht das Andreas? Mit den Kopien? Hat er noch Kapazität? Ah, okay. Im Intranet. Mhm. Gut. Also dann machen wir es so, dass praktisch, du kriegst dann nochmal, wenn die Gloryhouse-Leiter von uns endgültig feststellen jetzt für die erste Runde, kriegst du eine Liste der Gloryhouse-Leiter und die werden dann freigeschaltet im Intranet für den Lobpreis auch. Über einen Link. Du schickst denen dann allen einen Link. Also jeder von den Gloryhouse-Leitern kriegt dann einen Link, wo du dir die Texte der Lieder runterladen kannst und glaube ich sogar auch die Dateien, also wo man sie auch anhören kann. Ne? Oder ist das dann auch da dabei? Das ist zu kompliziert, okay. Also nur die Texte, aber mit Griffen? Genau, mit Akkorden. Ja. Also Texte mit Akkorden. Ja, dann könnt ihr auch selber singen oder spielen. Genau. Mhm, das ist eine gute Sache. Notierst du dir das vielleicht, Tobias, dass du mich dann daran erinnerst nochmal, wenn es soweit ist, dass du mir sagst, dass wir das organisieren, weil da müsste ich dir ja nochmal dann die endgültige Liste geben. Okay. Gut. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt gleich fürs nächste Mal aus, wer was beim Gloryhouse macht. Also am 7.3. treffen wir uns nochmal, da könnt ihr dann auch nochmal Fragen stellen und gucken wir auch nochmal vom Organisatorischen her, ob alles klar ist. Das ist ja dann eine Woche, bevor es losgeht sozusagen. Und wir machen einfach dann ein kleines Gloryhouse zusammen nochmal. Ich gebe die Lektion raus in spätestens 14 Tagen, bekommt ihr die Lektion. Und dann können wir jetzt einteilen, wer was macht bei diesem Gloryhouse. Das heißt, wir machen dann nochmal ein Übungs-Gloryhouse. Es gibt also jemanden, der kann ein Anfangsgebet machen. Dann gibt es jemanden, der kann die Überleitung nach dem Lobpreis machen. Jemand natürlich, der Lobpreis leitet. Dann jemand, der begrüßt, an die Glory-Life-Vision erinnert, im Namen des Pastors begrüßt. Wir tun das nächste Mal einfach so, wie wenn hier lauter Neubekehrte wären. Ne? Und dann würde ich sagen, die Lektion des Tages fürs nächste Mal, die können wir auch wieder auf zwei Personen aufteilen, sodass zwei Personen üben können. Oder wir können sogar drei Personen sagen. Wir können sogar sagen, dass drei Personen die Lektion sich aufteilen. Und dann jemand macht den Bekehrungsaufruf und das Übergabegebet. Jemand nimmt die Sammlung ein. Und jemand betet für Kranke und Gebundene. Und jemand erzählt Zeugnisse. Und jemand macht den Schlusssegen. Ja? Also, wer kann sich vorstellen, das nächste Mal das Anfangsgebet zu machen? Wer würde das machen? Am besten auch gerade vielleicht von denen auch jemand, der jetzt bisher noch bei den Mentoring-Treffen noch nicht dabei war, aber bald in Gloryhouse auch leiten wird. Also der jetzt schon von den zukünftigen Gloryhouse-Leitern ist. Es wäre gut, wenn ihr euch da auch jetzt die Gelegenheit habt auf jeden Fall, dass ihr da mal üben könnt ein bisschen. Also wer kann sich vorstellen, Gebet zu machen, Anfangsgebet? Das nächste Mal muss man das dann notieren. Moment, ich brauche einen Stift. Ups. Also, wer setzt am Anfang die Gegenwart Gottes frei? Nadja? Okay, super. Nadja? Wer leitet Lobpreis das nächste Mal? Monika? Super. Wer macht die Überleitung, also das, was die Irina heute Abend gemacht hat, dann reingehen am Ende des Lobpreises, fließen, einen Eindruck weitergeben, Das, was Irina heute Abend gemacht hat. Dieter, super. Das ist ganz kurz, ne, die Begrüßung und Erinnerung an die Glory Life Vision. Begrüßung im Namen des Pastors, neue begrüßen. 3 Minuten insgesamt. Wer macht das nächste Mal? Na? Hände hoch. Habt ihr euch alle schon was anderes überlegt? Okay, dann machen wir mal weiter. Mal schauen, wer am Ende übrig bleibt. Du willst es machen? Okay, super. Leo? Gut. Okay. Also, Lektion des Tages. Ja, das nächste Mal, ich würde sagen, diese 20, 25 Minuten können wir das nächste Mal für 3 Personen aufteilen. Andreas 1, Tanja 2, Tobias 3. Okay. Also, Lektion des Tages. Andreas, Tanja, Tobias. Gut. Okay, wer würde den Bekehrungsaufruf machen? Das ist auch immer ganz lustig. Vor allen Dingen hast du es hier leicht, weil es bekehren sich immer Leute. Ja. Es gibt immer Freiwillige. Ja. Bekehrungsaufruf über Silke, ja, super. Genau, einfach immer was Neues wagen, ne? Das ist wichtig. Sammlung, wer nimmt die Sammlung ein? Valerie, gut. Gebet für Kranke und Gebundene. Manela. Super. Wer macht die Zeugnisrunde? Das heißt, also zum einen natürlich Zeugnisse direkt vom Heilungsdienst, der passiert ist, aber auch Zeugnisse, die vielleicht im Lauf der letzten Woche oder so oder der letzten 2 Wochen beim Glory House reingekommen sind. Da würde ich der Person das nächste Mal einfach ein paar aktuelle Zeugnisse geben, die reingekommen sind und die kannst du dann weitergeben. Wer würde das machen? Astrid macht Zeugnisse. Okay. Wer macht die Schlussermunterung einzuladen zum nächsten Treffen, auf die Flyer hinzuweisen, Motivation, Freunde, Verwandte, Bekannte mitzubringen und Schlusssegen? Wer macht das? Ha? Christine? Okay. Und Snacks mitbringen, das macht... jeder. Okay, dann haben wir alles, ne? Was? Nee, das hat der Leo sich gemeldet schon. Ja, ja. Das Anfangsgebet, doch, das macht die Nadja. Nee, wir haben alles. Alles ist... Wisst ihr jetzt alle, was ihr macht? Okay, gut. Also die Lektion, wie gesagt, an die 3 Personen schicke ich auf jeden Fall spätestens in 14 Tagen. Wer war das, ihr 3? Und Andreas, genau, das schicke ich an euch. Und ihr anderen, ihr habt ja den Ablauf da, das heißt, du bereitest dich einfach dann am besten am Tag vorher oder so, bereitest du dich darauf vor, auf das Anfangsgebet oder stellst dich einfach darauf ein. Ne? Das könnt ihr untereinander absprechen. Ihr könnt einfach dann in der Lektion könnt ihr sehen, wie man das am besten vielleicht 3 teilen kann und dann könnt ihr sagen, du machst den ersten Teil, den zweiten, dritten. Das könnt ihr untereinander, so wie ihr es empfindet. Ne? Genau. Gut. Okay, gibt es sonst noch irgendeine Frage? Was? Du brauchst CD vielleicht, ja? Ach so, ja, dann CD. Aber vielleicht hast du ja auch bald jemanden, der selber mit anstimmen kann. Vielleicht hast du bald einen Lobpreisleiter, ne? Ja, solange es nicht anders geht, machst du CD, ist kein Problem. Wenn er Schicht hat, dann... Achso, aber sonst kann es Leo den Ton anstimmen. Ja. Je nachdem. Ja, also wie gesagt, deswegen sage ich ja, CD ist immer eine Option, kann man machen. Wir haben auch in Hamburg schon ganze Gottesdienste im Leonardo Hotel gehabt, wenn dort kein Lobpreiser da war, wo CD gemacht wurde. Also besser als falscher Lobpreis ist mit CD. Genau, wichtig ist, dass man Text hat, das ist klar. Ja. Genau. Und den habt ihr ja dann, den könnt ihr euch runterladen. Wenn ihr natürlich zum Beispiel einen Beamer oder einen Overhead-Projektor habt zu Hause, ist natürlich super, dann könnt ihr das an die Wand werfen. Ansonsten müsst ihr halt die Zettel austeilen. Ne? Aber ja, vielleicht hat es ja jemand, ne? Wer weiß. Leinwand, Das Heimkino. Silvi? Ich habe so Schnellhefter genommen und habe die Texte dann da rein. Ich habe Schnellhefter genommen und die Texte da rein und jetzt teile ich nur noch die Hefter aus. Da sind so die nötigsten Texte drin, so für den Anfang. Als Tipp. Einfach so eine Mappe praktisch für die Teilnehmer zusammengestellt. Ja, dadurch, dass die Zahl der Leute ja begrenzt ist, kann man das gut machen. Also wenn man machst du 10 so Schnellhefter mit den Liedern, die normalerweise kommen. Weil es wird ja nicht immer das ganze Repertoire von Irina, klar, das sind natürlich 50, 60, 70 Lieder, mehr, 100. Ja, ja klar, so viel müssen es ja nicht sein. Ne? Halleluja. Gut, dann würde ich sagen, dann setzen wir jetzt noch die Kraft Gottes frei. Die Kraft, die dich fruchtbar sein lässt. Die Kraft, die dich inspiriert. Die Kraft, die dich führt. Der Geist, der dich führt. Die Herrlichkeit, die dich führt. Du bist geführt als Sohn Gottes, bist du geführt von der Herrlichkeit Gottes. Weißt du, du musst dir das wirklich bewusst machen. Du denkst manchmal gar nicht, dass du geführt bist, aber du bist geführt. Ich habe es heute erlebt. Nur so ein kleines Zeugnis, aber es ist mir wirklich aufgefallen. Heute Morgen dachte ich plötzlich, weil ich habe ein altes Handy, das ich schon lange nicht mehr benutze und das schon lange abgeschaltet ist, weil ich eigentlich den meisten Leuten, die mich kennen, meine neue Handynummer längst gesagt habe. Und das Handy hatte ich seit November nicht mehr angeschaltet. Ne? Und heute Morgen dachte ich plötzlich, irgendwie, das könntest du mal wieder anschalten und gucken, vielleicht hat ja irgendjemand doch in den letzten Monaten noch irgendeinen Versprengter, der es noch nicht wusste, irgendeine Nachricht da drauf geschickt. Ich mache das Ding an, das Handy an. Eine Minute später kommt SMS-Nachricht rein von einer Person, mit der wir einen Termin ausgemacht hatten für den 7. März, die aber fälschlicherweise dachte, es wäre der 7. Februar und die jetzt nochmal nachfragte, mit der wir uns mittags zum Essen treffen sollten in Nürtingen beim Chinesen und fragt nach und ich denke, hoppla, was schreibt ihr mir da? Wir haben doch 7. März ausgemacht. Ne? Schreibt zurück und sagt, unser Termin war doch 7. März. Sagt sie, oh, sorry, das habe ich verwechselt. Und dann wurde mir klar, hätte ich nicht das Handy in dem Moment angeschaltet, wäre die in Nürtingen beim Chinesen gesessen und hätte auf uns gewartet eine Stunde oder was auch immer und hätte sich geärgert oder gewundert, was los ist. Ja? Und ich habe aber mir gar nichts dabei gedacht. Ich habe nicht gedacht, oh, der Heilige Geist spricht jetzt zu mir, dass ich das Handy anschalten sollte. Sondern ich hatte irgendwie einfach so gedacht, heute schalte ich mal das alte Ding wieder an und guck mal, was drauf ist. Aber so führt dich der Heilige Geist, so genau. Und eine Minute später kommt die SMS. Gell? Dachte ich, das ist der Hammer. Gell? Also Gott wollte offensichtlich der Person, das war ein Ehepaar, dem Ehepaar ersparen, auf uns zu warten beim Chinesen. Gell? Also hat er mich dieses Ding anschalten lassen. Gell? Also so kannst du davon ausgehen, in der Herrlichkeit bist du geführt. Also streck dich einfach nochmal aus in diesen Raum der Herrlichkeit, in diesen Raum des Übernatürlichen. Danke, Vater, danke für jeden Einzelnen, Herr. Danke für deine Herrlichkeit, von der wir geführt sind. Danke für deine Kraft, die mit jedem Einzelnen ist, Herr. Danke, Herr, dass wir als Söhne wirklich davon ausgehen können, dass der Geist deiner Gunst auf uns ist, Herr. Und dass wir in allem immer sicher geführt sind, Herr. In allem Wissen, Herr, wir haben alles Wissen. Die Salbung belehrt uns, heißt es. Und wir haben alles Wissen innerlich, Herr. Herr, wir sind geführt vom Heiligen Geist. So sind die Söhne Gottes geleitet vom Heiligen Geist, Herr. Und ich setze es über jeden Einzelnen von uns jetzt frei, Herr. Auch in den nächsten Wochen, Herr. Ich setze Inspiration frei, Herr. Ich setze Kreativität frei, Herr. Herr, ich setze Mut und Kühnheit frei, Herr. Menschen einzuladen, Herr. Menschen zu gewinnen, Herr. Ich setze Vision frei, Vater. In Jesu Namen, Herr. Und ich setze die Kraft frei, Herr, die Menschen zieht, Herr. Und die Menschen auch demonstriert, dass das Evangelium die Wahrheit ist und dass du in unserer Mitte real bist, Herr. Die Kraft, die Zeichen und Wunder bewirkt, Herr. Die Kraft, die die Kranken heilt, Herr. Die Kraft, die Menschen überführt von Sünde, Herr. Von Gerechtigkeit und von Gericht, Herr. Die Menschen reinzieht ins Reich Gottes, Herr. Diese Kraft setze ich jetzt frei, Vater. In Jesu Namen. Empfang es jetzt in Jesu Namen. Oh, ja, ja, ja, ja. Schicki. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Jetzt schließen wir mal den Kraftkreislauf, indem du einfach dein rechts und links deinen Nachbarn über die Hand auf die Schulter legst und setzt einfach diese Kraft frei jetzt zu deinem Nachbarn in Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr, für diese Kraft, Herr, die jetzt durchfließt, Herr, durch diesen gesamten Kreislauf, Herr. Danke, Vater, Herr, dass wir wirklich ein Herrlichkeitskreis sind, Herr. In Einheit zusammenfließen, Herr. In Einheit zusammenstehen, Herr. In Jesu Namen, Herr. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus. Halleluja. Oi, oi, oi, oi, oi. Danke. Yes. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Ja. Halleluja.